Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von auch ohne Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Wir podcasten. Warum sollte ich mir dazu was anziehen? Eine Hose? Nee, Hose auch erst recht nicht. Ja, ne? Du wirst noch viel erleben. Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Ein Digimon wird dich begleiten, der beste Freund in allen Zeiten. Ihr seid ein Team, werdet alle Abenteuer bestehen. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein, Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen Nerd-Gedöns-Podcast. Mein Name ist Steffen und ich bin heute wieder nicht alleine, denn bei mir ist die liebe Kathi. Hallo, ich bin die Freundin vom Nerd. Und ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd. Das hier ist jetzt so ein bisschen so der Ausläufer zum Japanuary. Eine Sache, die wir zwar irgendwie geschafft haben, noch während des Januars zu gucken, aber gedacht haben, wenn wir das noch mit in den Kanon reinnehmen, wird das einfach viel zu viel. Vor allem, weil ja, wir sowieso schon so oft viele Folgen rausgehauen haben, haben wir gedacht, wenn wir das jetzt noch mit rauskloppen, wird es vielleicht ein bisschen viel. Wir reden über Digimon. Ich wollte gerade fragen, willst du nicht erst mal sagen, worüber wir, wahrscheinlich steht es auch im Headerbild und so. Überall. Ja, aber sag doch noch mal, worüber wir reden. Vom Radio haben wir gelernt, dass wir immer sagen müssen, wer wir sind und worüber wir reden. Genau. Genau, ich bin der Papst. Ich bin oder der Digimon-Knecht, ich weiß es nicht. Ja, Digimon-Knecht finde ich gut. Ja, ich bin der Digimon-Knecht, genau. Wir reden heute über Digimon Adventure, genauer gesagt. Also gar nicht über Digimon als komplex groß gesamt, weil das wird vielleicht ein bisschen zu weit führen, weil das Universum ist groß. Es gibt irgendwie jetzt 7 Serien inzwischen, also ist der absolute Wahnsinn. Und wirklich, ja, es ist kaum zu überblicken tatsächlich. Zumal es ja auch nicht eine Kontinuität ist. Es ist nicht insgesamt eine Kontinuität und ich glaube, der einzige Block, der tatsächlich eine Kontinuität ist, ist eben Digimon Adventure. Mhm. Und ist irgendwo auch der wichtigste, weil es eben auch das erste Abenteuer in diesem Universum gewesen ist. Und zwar, ich glaube, Ende der 90er Jahre, eben so 99, 2000, wie das in Deutschland relativ zeitig auch eben zum Start in Japan, weil man damit, wie es damals so üblich gewesen ist, Spielzeug verkauft hat. Also diese Digimon-Dinger waren sowas wie Tamagotchis. Mhm. Und die konnte man zusammenstecken und gegeneinander kämpfen lassen. Okay. Und das waren eben, also damals glaube ich noch irgendwie Battle-Dingsbums, irgendwas, Battle-Monsters genannt oder sowas. Und dann wurde das Ganze von Bandai, die das mit initiiert haben, dann eben irgendwann in Digimon umgebrandet oder Digital Monsters umgebrandet. Und der Serie oder dem Universum wird häufig vorgeworfen, so ein Rip-Off von Pokémon zu sein. Und also daran ist gar nichts richtig, es fällt halt nur in die Zeit, wo man eben Spielzeug sehr gerne durch Anime-Serien beworben und vermarktet hat und das eben auch zeitlich sehr stark mit Pokémon zusammenfällt. Ja. Wie hast du das damals erlebt? Ich fand Pokémon immer doof. Digimon fand ich ziemlich cool. Es hat mir A vom Zeichenstil her besser gefallen. Oder halt animationsfähig. Ich weiß gar nicht, ob es noch gezeichnet war. Ich glaube schon noch. Ich glaube schon, die erste Staffel auf jeden Fall. Und ich fand, also dieses, ja, auch bei Digimon wurde viel gegen andere Digimon gekämpft und sowas. Aber es war halt jetzt in dem Sinne scheinbar nicht Zweck des Ganzen. So. Ja. Also die Serie hat noch eine eigene Handlung erzählt, während bei Pokémon es immer nur drum ging, so, ich muss im Kampf besser sein als der andere, ich muss ihn nicht schlagen, ich will irgendeinen doofen Orden gewinnen, ich bin Ash Ketchum. Ich bin total doof. Ja. Entschuldigung, also alle Pokémon, es tut mir leid. Wenn ihr es gut findet, ist es ja eure Sache. Ich fand es immer blöd. Ich fand Digimon total cool. Ich mochte die Musik sehr gerne. Mhm. Ich war lange Zeit tatsächlich, das hat mich jetzt auch ein bisschen irritiert beim Rewatch, eher ein Fan von der zweiten Staffel als von der ersten. Es kann aber daran gelegen haben, dass ich die zweite zuerst gesehen habe damals. Also ich habe die erste Staffel verpasst, so ziemlich. Hab die dann so im Nachhinein ein bisschen gesehen und auch nicht nicht Folge für Folge, sondern immer nur mal so ab und zu eine Folge, während ich die zweite sehr regelmäßig geguckt habe. Wahrscheinlich passte die besser zu meinen Schulzeiten oder sowas. Vermutlich, war ja. Ich ja auch noch Schülerin. Und ja, jetzt beim Rewatch muss ich sagen, fand ich die erste doch wesentlich besser, stärker noch als die zweite. Einfach weil die Figuren ein bisschen besser ausgearbeitet sind in ihrer Motivation. Klar ist in der ersten ganz oft dieses so, hier ist übrigens noch eine Figur, die ist eigentlich von Anfang an dabei, das weiß nur keiner. Ja, genau. Thais Schwester Kari zum Beispiel. Reden wir gleich im Einzelnen nochmal drüber. Genau. Genau, ansonsten mochte ich das total gerne immer so, dieses auch die Idee von dieser parallel daherlaufenden Welt sozusagen, dieser Digi-Welt und dass die Kinder da drin erstmal festsitzen in der ersten Staffel, in der zweiten beliebig rein und raus springen können, mehr oder weniger. Und ich fand die Digimon einfach cool. Also es gab ein paar, wo ich gedacht habe, so, boah, sind die hässlich. Ja. Ich mochte die Käfer-Digimon alle überhaupt nicht. Also, Entschuldigung, aber Tentomon und alle Digitationsstufen von Tentomon fand ich mir irgendwie so, bäh, mochte ich nicht. Und es gab ein paar richtig coole Digimon einfach, also wo ich auch gedacht habe. Und ich fand das schön, dass die nicht wie bei Pokémon halt immer aufs nächste Level gekommen sind und da blieben, sondern wieder zurückdigitiert sind teilweise auch. Einfach so dieses, ich kann für eine bestimmte Zeit eine bestimmte Menge Energie und Kraft und Kampfskills aufbauen und dann verbrauche ich die Energie aber wieder und komme zurück auf ein niedrigeres Level, wo ich sie wieder neu aufbauen muss. Was bei Digimon halt noch ein bisschen stärker auch in der Serie selber verwurzelt war, war halt so dieses Tamagotchi-Element, dass man eben gesehen hat, also die müssen die Viecher füttern, die müssen dafür sorgen, dass sie ihr Häufchen machen und so weiter und so fort. Mhm. Das hast du in Anleihen, kommen wir dann auch im Detail nochmal später zu, das ist in der Serie drin, also das hat man versucht irgendwie auch mit darzustellen, dass dass der Ursprung eben tatsächlich das Tamagotchi ist und eben nicht dieses Pokémon-Spiel. Ne? Ja. Das ist irgendwo ein, also Pokémon ist wahnsinnig schlecht da drin, die Spielwelt wiederzugeben, weil einfach in der Pokémon-Welt, in der Zeichentrick-Welt, in der Anime-Welt ganz andere Regeln und Gesetzmäßigkeit herrschen, die im Spiel überhaupt nicht möglich sind. Also da sind Attacken und auch Resistenz- und Schwächeverhältnisse da, die funktionieren in den Spielen so nicht. Und also diese Anime-Welt und die Spielwelt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und das waren sie immer schon. Und das kriegen die wahrscheinlich auch niemals irgendwie aus diesem Ding raus. Weil das Spiel kannst du nicht hundertprozentig als Serie umsetzen. Ich glaube, der Vorteil bei Digimon war immer so ein bisschen, die haben versucht, das auch gar nicht großartig zu machen, weil auch so viel das Spiel gar nicht hergegeben hat. Die haben auch wirklich nur die Quintessenz genommen. Zwei Monster kämpfen gegeneinander, du kannst dich entwickeln lassen, werden stärker, gibt's Punkte oder nicht. Und du musst dich halt um das Viech kümmern. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja. Die haben das damals, also fast schon, heute sagt man immer Serien gesuchtet. Mhm. Den Begriff gab's damals nicht. Aber das war so auch in dieser großen Anime-Welle um Pokémon, um Dragon Ball und Digimon eben mittendrin. Und ich weiß noch, meinen ersten Kontakt mit Pokémon kann ich mich sehr bewusst dran erinnern. Das war nämlich, als ich nachmittags ins Wohnzimmer gekommen bin und meine Brüder dabei beobachtet habe, wie sie gerade Pokémon geguckt haben. Und ich war total irritiert, was ist das für eine komische Serie. Und wir haben damals auch dann irgendwann angefangen, Zeitschriften zu lesen und sowas. Also ich habe damals gar nicht so intensiv Animes geguckt. Meine Brüder haben damit angefangen und ich habe es dann so ein bisschen übertrieben und habe dann alles in mich reinkonsumiert, was irgendwie da war. Ich habe früher auch gar nicht so viel ferngesehen. Und das kam erst durch die Animes überhaupt. Und irgendwann startete dann Digimon als eine neue Serie und wurde auch als die neue Serie bezeichnet. Und das muss man jetzt gesehen haben. Und das Spielzeug gibt's dazu und das Merchandise. Und hast du nicht gesehen. Und bei uns war die Serie Digimon also auch definitiv irgendwann beliebter, als das Pokémon gewesen war. Mit dem Unterschied, dass wir halt trotzdem immer noch Pokémon gespielt haben, wie die Blöden, weil das Spiel einfach richtig, richtig gut ist. Also ich lasse heute nichts auf die Pokémon-Spiele kommen, aber die Serie gibt's einfach auch nicht her. Das war also erwachsener, fand ich. Es war cooler als Pokémon. Es war härter. Mhm. Es ging ans Eingemachte. Also die haben da so wirklich sich gegenseitig auch getötet und aufgelöst und sind zu Eiern geworden. Die Monster waren um Ecken cooler. Mhm. Also da, wo man gemerkt hat, dass die Pokémon eben noch sehr simpel aussahen, weil es die Technik auch nicht hergegeben hat. Also wenn man sich die Digimon auf den Geräten anguckt, sind das so kleine Pixelfigürchen, so wie man sich so ein Tamagotchi eben auch vorstellt tatsächlich. Und in den Illustrationen, in Ausarbeitungen sind die wirklich ins Detail gegangen. Und hier noch ein Gürtel und da eine Hose drüber und die weiblich gelesenen Digimon an riesige Titten. Und das war also die haben da wirklich die volle Anime-Stilistik reingehauen. Und also das war wirklich so ein Ding, wo wir gedacht haben, hey, das ist halt... Du musst dich nicht schämen, wenn du sagst, du guckst Digimon. Ja. So, ne? Wir haben zwar alle irgendwie Pokémon geguckt, aber keiner hat es wirklich zugegeben im Schulhof, weil es irgendwie peinlich gewesen ist. Und die Leute, die es zugegeben haben, sind getreten worden. Ich bin getreten worden. Ist nicht nett. Gut, aber Digimon konnte man sagen, man guckt. Das ist auch heute noch cool, wenn du sagst, hey, ich habe damals Digimon geguckt oder ich guck's wieder. Also gerade so bei unserer Generation, dieser 30-somethings oder Millennials, wie man ja auch gerne sagt, inzwischen ist das wieder cool, Digimon zu gucken. Ja. Wenn du mit deinem Pokémon Rewatch anguckst, wirst du zu Recht belächelt, weil die Serie gibt's einfach auch nicht her. Nee, das ist richtig. Videospieltechnisch war die Serie meiner Meinung nach nie wirklich gut aufgestellt. Also die hatten zwar ein paar Videospiele, ich erinnere mich noch an dieses, ich glaube, es hieß Digimon World oder sowas, für die PlayStation. Das war mir zu sperrig. Also ich habe es beim Kumpel gespielt, der ist hier vor Jahren auch mal im Podcast aufgetreten. Mhm. Ich habe mit dem dieses 3-Stunden-Pokémon-Special aufgenommen. Könnt ihr euch mal reinhören, sehr, sehr witzig. Aber der hat damals alles gehabt, was irgendwie nerdig war und hat dann eben auch dieses Spiel gehabt und ich habe damit reingespielt und ich fand es einfach auch zu anstrengend. Also du musstest dich halt um den Digimon kümmern. Die sind nicht so digitiert wie in der Serie, sondern sind immer so verschieden digitiert. Damit konnte ich nichts anfangen. Also das war wirklich, du hattest zwar ein Agumon, dann konnte das aber auch zu einem Meramon werden und so weiter und so fort. Geht auch zu weit ins Detail am Anfang. Aber so insgesamt muss ich sagen, also gerade so diese Anfangszeit von Digimon fand ich extrem spannend, eben auch im Vergleich zu Pokémon fand ich es einfach um Ecken besser. Also das war für mich immer so ein Ding, also Pokémon als TV-Serie hat für mich eigentlich ab der ersten Staffel, aber ab der zweiten Staffel überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Und das fand ich sehr schade. Ja. Also was für mich bei Digimon halt auch richtig gut gemacht ist, ist, dass du erstens diese relativ große Gruppe an Leuten hast. Bei Pokémon hast du drei Figuren in den ersten Staffeln. Also sprich Ash und zwei Sidekicks mehr oder weniger. Viel mehr ist es ja nicht, was Misty und Rocko da darstellen. Während du bei Digimon, du fängst, glaube ich, mit 7 an. Ja. Und am Ende sind es dann 8. Das heißt, plus Digimon, ne? Plus Digimon, genau. Also du hast 7 Kinder plus deren Digimon-Partner, am Ende 8 Kinder plus Digimon-Partner. Und jedes Digimon hat nochmal, ich glaube, 7 verschiedene Stufen oder sowas und kann noch zu dem Monster werden und zurückdigitieren und nochmal anders digitieren. Also viele Digimon digitieren halt nicht nur einmal, sondern vielleicht 3-mal oder sowas. Fusionieren auf irgendeinem Level noch zusammen. Also da wird also richtig was abgefeuert, wohingegen bei Pokémon schon irgendwo, das Highlight ist, wenn man irgendwo ein Pokémon dann sich entwickelt, was wie du schon sagtest, es bleibt dann halt einfach so. Genau. Und da ist die Spannung dann einfach irgendwo weg. Ja, und was Digimon auch wesentlich besser gemacht hat, zumindest in der Serie, weshalb ich, glaube ich, die Serie auch wesentlich besser finde als die Pokémon-Serie und warum es umgekehrt bei den Spielen andersrum besser funktioniert, ist das Worldbuilding. Also du hast bei Digimon einfach diese Hintergrundwelt oder diese Digi-Welt ganz anders mit eingeflochten in die Handlung, in das, was die Digimon beeinflussen, die Guten, die Bösen etc. pp. Während du bei Pokémon derartig auswechselbare Hintergründe einfach hast, dass das für die Serie schnell langweilig wurde. Du hast ja mal irgendeine Wasserstadt gehabt und du hast mal irgendwas gehabt, aber es war immer so sehr flächig und sehr eintönig. Du hast irgendwie sehr einheitliche Pflanzen und Ähnliches gehabt, während Digimon da einfach wahnsinnig divers und vielfältig ist und bunt ist und eben wirklich für die Handlung dann auch teilweise relevant oder die verschiedenen Szenerien wesentlich relevanter sind, auch interessanter, dadurch, dass sie sich eben gerade in der ersten Staffel häufig mit der realen Welt durchmischt. Also du hast da Telefonzellen, du hast da Strommasten, du hast Bahngleise und Züge und Trams aus Tokio und irgendwas. Und das macht es zum Schauen als eine Art Verfilmung wesentlich spannender und besser. Ich glaube, das ist was, was dir dann im Spiel fehlen wird. Weil das wahnsinnig aufwendig, also gerade in den 90er wahrscheinlich wahnsinnig aufwendig gewesen wäre zu programmieren. Also das war in den dieses Digimon World, wenn ich es wirklich sogar hießen hat, ich weiß es gerade nicht. Das sah schon so aus. Also es war sehr bunt und auch die Digimon standen da drum. Das war ein Rollenspiel. Also es ging schon in Richtung Pokémon. Aber dieses Monster-System war ein bisschen komplexer. Du hattest halt auch nur eins und nicht sechs Stück und du musstest dich wirklich wie so ein Tamagotchi auch darum kümmern. Wenn es Hunger hatte, musstest du es füttern, du musstest es trainieren. Ansonsten ist es nicht digitiert. Und es ist halt auch gestorben und du musst dir ein neues Ei besorgen, halt wie so ein Tamagotchi. Mhm. Und musst dann von vorne anfangen mit dem Züchten und von vorne anfangen zu trainieren. Und kamst dadurch weiter. Ich kann zu dem Spiel wirklich nicht besonders viel sagen, weil ich es nie wirklich gespielt habe. Mhm. Aber das ist das, was ich noch weiß. Also Worldbuilding war in dem Spiel schon drin, aber es war einfach eine andere Herangehensweise. Die Progression war eine andere und hat mich auch immer wieder zurückgesetzt. Ich glaube, das war so mein Problem. Ja, also insgesamt jedenfalls fand ich Digimon richtig cool. Also jetzt gerade auch beim Rewatch immer noch, es ist halt wirklich so, es macht immer noch Spaß. Also es hat natürlich so ein paar Stellen immer drin, wo du denkst, aua. Ja. Das ist aber, glaube ich, einfach dem Umstand geschuldet, dass es halt aus den 90ern kommt. Manche Sachen da noch nicht so eine Awareness hatten, wie sie sie heute haben. Manche Klischees einfach mit einer Unbekümmertheit bedient worden sind, die du heute so nicht mehr an den Tag legst vielleicht. Ist halt auch eine japanische Serie und da ist das unter Umständen auch noch anders gelagert, kommen wir vielleicht im Laufe der Besprechung nochmal zu, wo das Problem überhaupt ist oder wie man es hätte ändern können, keine Ahnung. Genau, und aber es ist an vielen Stellen eben wirklich, wie ich schon gesagt habe, also alle acht Kinder haben am Ende eine Biografie, einen Hintergrund, eine Persönlichkeit, eigene Konflikte, die auch nicht austauschbar sind, sondern die jedes Kind selber mitbringt, die dann auch mit der Background-Story zusammenhängen, sei es Izzy mit seiner Familie, der adoptiert wurde, oder Sora, die diese Überfürsorglichkeit ihrer Mutter fehlinterpretiert lange Zeit. Und das fand ich halt einfach wesentlich interessanter, auch jetzt beim zweiten Gucken. Also beim ersten Gucken weiß ich nicht, ob es mir so aufgefallen ist im Detail, aber es war halt klar, jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit, weshalb es auch relativ leicht machbar ist, dir von allen acht Kindern die Namen zu merken, die nicht zu verwechseln, ebenso wie von den Digimon und also welches Digimon auch zu welchem Kind gehört. Und ich fand halt schön, und das ist, glaube ich, so ein Ding, bei den Pokémon wird es dir halt am Anfang gesagt und am Ende schnappst du dir alle, kauf das Merchandise und so weiter und so fort. Und ja, diese Digivices, um die es auch in der Serie geht, auch die gab es zu kaufen. Und da waren eben auch diese Spiele drauf zum Teil oder anderes Merchandise. Aber es wurde dir nicht andauernd ins Gesicht gehalten. Ich glaube, das ist der Vorteil. Also ich nehme Digimon, obwohl es einer ist, weniger als Spielzeug-Anime wahr, sondern wirklich tatsächlich als ein vollständiger Abenteuer-Anime. Also es ist halt nicht nur diese Serie für mich, ist einfach nicht nur Merchandise, sondern also eher mal als Zusatzprodukt für Digimon, sondern ich finde die Digimon-Serie wesentlich eigenständiger. Zumindest das, was wir heute besprechen. Das wird in späteren Staffeln auch noch mal anders. Allerdings also hier ist es tatsächlich noch so, es ist sehr eigenständig, es funktioniert auch ohne den Hintergrund, dass es ein Videospiel oder ein Spielzeug in dem Sinne ist. Genau, ja. Tut es auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich damals bei Digimon nicht wahrgenommen, dass es da irgendwas ringsrum zum Kaufen gab. Also es war auch nicht so, dass ich irgendwie durch Supermärkte oder was auch immer Spielwarenläden gelaufen bin und Digimon-Kram vor der Nase gehabt hätte. Das ging auch bei den Pokémon-Sachen komplett unter. Also das, ich glaube, dass es nie wirklich einen Markt gegeben hat für Digimon, zumindest nicht in Deutschland. Weil Pokémon, oder vielleicht auch international, weiß ich nicht, derartig groß gewesen ist, dass eventuell so in dem Fahrwasser noch genug abgefallen ist, dass es sich gelohnt hat, das mit zum, mit rauszubringen in Deutschland. Aber dass es eben nicht so signifikant was ausgemacht hat, sondern dass das Merchandise, also es gab ja auch Comics und alles mögliche, ich habe ja auch ein paar davon. Aber dass das Merchandise vielleicht jetzt nicht so einen Stellenwert hatte, wie es das bei Pokémon gewesen ist, genau. Ja, und es hat halt einfach auch eine Geschichte erzählt. Also während ich Pokémon quasi jede Folge für sich gucken kann, da gibt's halt keine Kontinuität, keinen Fortschritt, kein irgendwas in dem Sinne. Also klar, Ash hat irgendwann mehr Orden als vorher, aber im Zweifelsfall verliert er die Liga dann doch. Ne? Genau. Also, so geübt, wie er mit seinem Pokémon sein müsste, verliert er trotzdem, um dann in der nächsten Liga wieder bei Null anzufangen. Und das ist so ein Stück weit so das, was ich Pokémon auch vorwerfe. Ich meine, die haben jetzt mit Sonne und Mond haben sie die Reihe rebootet. Ash ist wieder ein bisschen jünger und alles ein bisschen umgestylt und anders. Aber eben bis Sonne und Mond hat der Anime für mich wirklich auf der Stelle gestanden. Das bisschen, was ich davon noch mitbekommen habe. Und Digimon 1 und 2 haben also auch so eine ganz klassische horizontale, also für Animes der Zeit, eine ganz klassische horizontale Erzählweise mit mehreren Folgen zusammenhängen. Wenn du da eine Folge verpasst hast, kann es sein, dass dir verschiedene wichtige Informationen, Charakterentwicklung, vielleicht eine Digitation auch fehlt. Genau, also das war auch, glaube ich, der Grund eben, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich die erste Staffel als Kind-Jugendliche nicht so toll fand, weil mir da einfach zu viel fehlte zwischendurch. Ja. Ich habe dann nicht mehr gewusst, wer jetzt warum wie digitiert. Ich habe nicht mehr gewusst, wer welches Wappen hat, weil ich da ganz viel verpasst habe, wer auch warum welches Wappen bekommt und worauf das dann reagiert hat und sich aktiviert hat quasi zur Digitation zur ersten. Und das war jetzt beim Rewatch wesentlich angenehmer, dass wir das so am Stück gucken konnten und halt auch wirklich Folge für Folge. Also wir haben es geguckt bei Amazon. Da gibt's nämlich die ersten vier Staffeln, also eben Adventure 02, Tamers und Frontier gibt's da. Könnt ihr mal reingucken auch. Genau. Und ja. Ja, wollen wir dann mal anfangen mit der Serie tatsächlich? Ja, lass uns mal anfangen. Also die Serie, ja, erste Einstellung geht so ein bisschen los in so einem Sommercamp, aber da fängt's irgendwie komischerweise an zu schneien. Und so eine Gruppe Kinder kommt aus den Türen und aus den Hütten raus und wundert sich über dieses Wetterphänomen. Und eine Sekunde später werden sie eben in die Digi-Welt gesogen, also ohne, dass sie viel machen können. Und finden sich dort eben wieder und treffen nach und nach auf so kleine, knuddelige Wesen. Die sind so zum Teil sehr niedlich, zum Teil ein bisschen abgefahren, ein bisschen spooky. So kleine Schweinchen mit Öhrchen und so ein Kopf mit Zähnen und Öhrchen und eine Pflanze und ein kleiner Vogel und ein kleiner fliegender Seehund. Und das ist also ganz schräg. Weil mit einem scharfen Messer auf dem Kopf. Zum Beispiel. Und also das sind so also sehr abstrakte Figuren, die aber im ersten Blick sehr an diese Tamagotchis erinnern. Also da haben diese Anfangsstufen ja auch so ein bisschen ihren Stil her. So diese kleinen, einfachen Figuren, einfachen Formen auch, die dann eben dieses Digimon darstellen. Und jedes Digimon gehört zu einem der Kinder. Und noch bevor die sich da irgendwie orientieren können, werden sie von einem riesigen Käfer-Digimon angegriffen, Kuwagamon. Und die Digimon, zum Beispiel die zweite Folge direkt, Digimon digitieren dann aufs erste Level, eben auf Rookie-Level. Und das sind so die Viecher oder auch eben die Charaktere, die man dann eben am ehesten noch kennt. Also so Agumon, Biomon, Gabumon und so weiter und so fort. Und die haben auch ganz wunderliche Designs. Also während Agumon noch so ein kleiner roter Dino ist, der Feuer spucken kann, ist Gabumon, kann man da vielleicht auch später nochmal zu, gar nicht so sehr zu erkennen. Aber er hat so ein Tigerfell irgendwie auf, ein Horn, ist eigentlich wohl eher gelb unter dem Fell. Dann gibt's noch Gomamon, das ist so ein kleiner Seehund, so ein Seelöwe, sehr niedlich. Dann Patamon, ein kleines Schweinchen mit so Ohren. So Meerschweinchen so ein bisschen, ne? Meerschweinchen, ja, genau. Palmon, was so eine laufende Pflanze mit einem großen Kopf ist, sehr sympathisch. Biomon war der Vogel, den habe ich, glaube ich, noch gar nicht beschrieben. Tentomon, der Käfer. Genau, Tentomon, der Käfer, der so aus wie so ein Roboterkäfer tatsächlich ein bisschen Cyberpunk-mäßig aussieht und das bleibt auch in seiner Entwicklung so ein bisschen so. Habe ich noch einen vergessen? Agumon, Gabumon, Gomamon, Biomon, Palmon, Patamon, Tentomon. Tentomon, genau. Das sind sieben. Das sind also initial sind das sieben Stück. Die begeben sich dann erstmal auf dieser Pfeilinsel auf ein kleines Abenteuer und versuchen erstmal rauszufinden, was da überhaupt passiert. Und sie treffen immer wieder auf Digimon, die böse sind. Und die sind eben von so sogenannten schwarzen Zahnrädern befallen. Und was halt in der Serie so ein bisschen so die Progression ist, die Digimon, die sich der Gruppe entgegengestellt werden, immer stärker. Also die kommen an einen neuen Ort und da kommt ein stärkeres gegnerisches Digimon auf sie zu oder ein Problem, wodurch eben das eigene Digimon auch stärker werden muss und auf das nächste Level digitiert. Und das war für uns auch so der Punkt zu gucken, weil wir wussten es ja nicht, was passiert, wann es passiert. Und das war für uns so ein bisschen der Punkt zu gucken, weil wir wollten halt sehen, wie das Digimon auf der nächsten Stufe aussieht, wozu es digitieren kann. Wir konnten das damals zwar schon im Internet nachgucken oder auf irgendwelchen Zeitschriften, die es damals gegeben hat, oder Postern oder auch auf den Sammelkarten, da gab es die Viecher zum Teil ja auch. Aber wir wollten es halt in der Serie sehen. Wir wollten sehen, wie die durch die Wüste gestapft sind mit großen Greymon und dann eben dieser große Dino und dieser T-Rex, der mit so einem Schädel, mit so einem Knochenschädel eben als Schutz sozusagen da rumgelaufen ist. Oder auch andere, weiß nicht, Garurumon, der aus Gabumon geworden ist, so ein großer blauer Wolf. Ne? So, das waren so wir wollten einfach sehen, wie die Digitieren, gegen wen die als nächstes kämpfen müssen. Und dazu war die Serie witzig geschrieben. Die Charaktere hatten alle so eine kleine Hintergrundgeschichte, Motive, nach denen sie auch gehandelt haben. Das war nicht übermäßig komplex, aber so dieses Zusammenspiel der verschiedenen Charakteren, das war besonders schön, glaube ich. Das hat für mich in Digimon Adventure in der ersten Staffel sehr, sehr gut funktioniert. Wollen wir die Figuren einzeln durchgehen? Können wir machen, genau. Der Anführer der Truppe, und das ist auch bis heute so tatsächlich, wenn es um Digimon geht, ist Tai. Tai ist der sogenannte Goggle Boy, also der eben diese Fliegerbrille aufhat. Genau, das ist also in jeder weiteren Staffel Davis, der Nachfolger in der zweiten, oder auch Takato. In der dritten Staffel, die haben alle eben diese Fliegerbrille auf, und das ist ein Zeichen dafür, okay, die sind der Anführer der Truppe, und es sind halt auch leider immer Jungs, aber nun ja, ist halt so. Ne? Das ist halt auch jetzt nicht unbedingt eine besonders progressive Serie. Es ist halt eine von X-Serien, die man so nehmen könnte. Aber du hast ja halt selber gesagt, du bist ein Mädchen und hast trotzdem irgendwie Figuren da gefunden, mit denen du dich identifizieren kannst. Ja, auf jeden Fall, können, ne? Genau. Also es ist halt, das macht halt den Vorteil dieser großen Gruppe aus, weil ich zum Beispiel, wieder der Vergleich zu Pokémon, mit Misty nie viel anfangen konnte. Ja. Und deshalb hatte ich bei Pokémon auch einfach keine Identifikationsfigur. Genau. So. Und das macht Digimon wesentlich besser. Da habe ich am Ende 3 Mädchenfiguren. Das ist zwar immer noch nicht ausgeglichen, aber ich habe immerhin 3 verschiedene Mädchenfiguren, bei denen ich gucken kann, mit einer von denen identifiziere ich mich. Und genau, aber Tai eben als Anführer, der so ein bisschen, na, ich sag mal, sorglos ist an manchen Stellen. Eher neugierig. Ja. Also sorglos nicht im Sinne von, ich bin dumm und sehe keine Gefahr, sondern im Sinne von, ach, ich werde schon mit allem fertig werden. Genau. Und das ist ja auch sein Ding letztendlich. Also er kriegt dann im Laufe der Serie das Wappen des Mutes, weil er halt auch derjenige ist, der einfach sich allem stellt, was so vor ihm liegt, und das nicht mit diesem, ha, ich habe eigentlich Angst davor, aber ich stelle mich dem, sondern, ach komm, es ist eine Herausforderung, das meistern wir. Genau. Diese Einstellung hat er. Und das macht ihn natürlich zu einer idealen Anführerfigur an vielen Stellen, bringt aber eben oft auch Konflikte mit dem zweiten Anführer der Gruppe sozusagen mit. Ja, das ist gar nicht mal so ein zweiter Anführer, würde ich gar nicht sagen, aber es ist so der, es gibt in der Serie immer so, in den Serien immer so 2 Kinder, die am Ende so die Helden sind oder die zentralen Bezugspersonen. Also ich würde Tai schon als Anführer nennen. Matt ist so der oder die Person in der Gruppe, an der sich Tai auch reiben kann. Ja, das, glaube, Korrektiv, das ist so, für Tai so ein bisschen. Genau. Ne? Man kann das in Alpha-Männchen und Beta-Männchen ganz gut unterscheiden. Mhm. Also Tai, Matt ist auch zurückhaltend oder zu zurückhaltend, um wirklich der Anführer sein zu wollen. Also er möchte sich dann doch lieber in den Hintergrund verziehen. Mhm. Ist dann aber doch eben der zweite der zentralen Figuren und damit eben auch da kann man die Uhr nachstellen, eben einer der Figuren, dessen Digimon am Ende das Mega-Level erreicht. Also das war in den ersten paar Serien dann schon sehr, ja, sehr, sehr durchgeplant, dass das eben immer bestimmte, nicht alle schaffen, am Ende der Reihe bis aufs Mega-Level zu kommen, sondern eben nur gewählte Figuren, die dann eben auch ganz deutlich die stärksten sind in der Gruppe und damit auch ein bisschen besser positioniert werden. Und da spielt Matt zu seinem eigenen Unmut dann doch meistens die zweite Geige. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo die beiden sich immer reiben. Ist es auch. Also Matt ist halt alles andere als so sorglos, wie Tai das ist. Der macht sich über vieles Gedanken, der hinterfragt vieles, der überlegt immer, ob der Weg der richtige ist, den sie gehen. Und hat so ein bisschen, glaube ich, auch immer das Problem, dass niemand sonst groß hinterfragt, was Tai macht. Weil alle, glaube ich, auch an vielen Stellen dankbar sind, überhaupt jemanden zu haben, der einen Vorschlag macht, was gemacht werden soll. Und er ist halt derjenige, der diese Pläne hinterfragt und dann auch eben den Mund aufmachen muss, um zu sagen, so, stopp mal, das ist vielleicht nicht der ideale Weg, vielleicht sollten wir das anders angehen. Eine Rolle, die er nicht mag, aber die er ausführt, weil es sonst niemand tut. So ein bisschen. Also dieses, er will das eigentlich nicht, aber sieht in Tai halt durchaus eine Anführerpersönlichkeit, aber eben eine mit Schwächen. Ja. Was auch ganz klar der Fall ist. Ich meine, Tai ist halt auch ein Kind. So? Also 12 Jahre, glaube ich. Ja, so in der Dreh, genau. 6., 7. Klasse. Genau, und das ist halt einfach so dieses, wo Matt an manchen Stellen einfach auch so ein bisschen der broody, groomy Typ ist, der über alles ein bisschen eher grübelt und nachdenkt und hinterfragt und mit seinen Hinterfragungen auch nicht einfach andere in Ruhe lassen kann und sagen kann, okay, ich grübel hier für mich und bin vielleicht nicht einverstanden, aber ich ziehe mit, sondern der muss das halt auch aussprechen. Der muss dann auch den Reibungspunkt geben für Ty. Also jetzt ganz oft so ein bisschen am Rand und spielt Mundharmonika. Also wenn man eben dieses Thema hört, das ist ganz ikonisch für die Serie, dieses Mundharmonika-Thema, das ist meistens dann eben Matt direkt, der irgendwo am Rand sitzt und Mundharmonika spielt. Das ist, er ist schon so ein bisschen der Lone Wolf in der Gruppe. Deswegen hat er den Wolf wahrscheinlich auch als Digimon. Er hat auch, glaube ich, das Wappen der Freundschaft, oder? Genau. Genau. Und das ist aber auch so ein Ding, die haben zwar alle diese Wappen und auch diese Zeichen, die zu ihnen gehören, die müssen aber alle, wirklich alle, noch in dieses diese Eigenschaft reinwachsen oder müssen sie in sich finden, um wirklich die Energie dann auch für Digitation oder weitere Zusatzkräfte oder sowas überhaupt erst zu bekommen. Also es ist nicht so, dass sie von vornherein schon alles mitbringen, sondern die müssen wirklich dann nochmal erkennen, okay, du bist mein Freund, deswegen habe ich jetzt die Prüfung bestanden, mein Herz ist leichter, reiner geworden und jetzt kann mein Digimon noch ein bisschen weiter digitieren. Finde ich ein ganz nettes Plot-Device, weil du dadurch eben Stories erzählen kannst, weil Matt sich im Laufe der Serie dann auch mal für einen längeren Zeitraum von der Gruppe trennt, so ein bisschen sein eigenes Ding macht, weil er eben auch mit der Führung von Ty nicht mehr einverstanden ist, was ich ganz cool finde. Ja, und dann aber gleichzeitig auch selber hinterfragt, ob er für die Gruppe wirklich hilfreich ist, also was ja dann auch so ein bisschen so sein Ding bei der Freundschaft ist, dass er lange sagt, er weiß gar nicht, was Freundschaft eigentlich bedeutet, was da seine Aufgabe ist als Freund so richtig, wie er damit umgehen soll, was... Er kann Freundschaft für sich auch gar nicht definieren. Und das sorgt halt dafür, dass er sich eine Zeit lang abspaltet, aber da ist, wenn man ihn braucht. Also er taucht dann auch während dieser Auszeit, die er sich nimmt, sozusagen immer wieder auf und greift helfend ein, verschwindet aber wieder. Genau. Also dieses, er ist der zuverlässige durchaus Freund, also wobei Zuverlässigkeit nochmal ein eigenes Wappen ist, was dann Joey hat. Aber er ist eben so dieses, so sehr er Ty auch an vielen Stellen kritisiert und nicht mit ihm einverstanden ist und Probleme hat mit dem, was die ganze Gruppe macht mitunter. Und das muss er lernen über die erste Staffel hinweg. Ist Freundschaft eben genau das, was er macht. Er hält trotzdem zu ihm letzten Endes. Und dass er Ty korrigiert an vielen Stellen, heißt halt nicht, dass er nicht sein Freund ist, sondern heißt gerade, dass er ein Freund ist, der es auch aushält, mal einen Streit zu führen und am Ende wieder auf eine Versöhnung hinzuarbeiten. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man eben so eine Dynamik hat, wo nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das schaffen die beiden ganz gut. Ja. Ich mache mal mit TK weiter. Ja. TK ist Matts kleiner Bruder, der nur irgendwie zufällig in diesem Sommercamp ist, weil er irgendwas hinbringen soll oder sowas und damit reingezogen wird. Der hat Patamon als Digimon-Partner, der ganz, ganz lange nicht digitiert. Also man merkt, TK ist so der Jüngste der Gruppe, der ist doch, glaube ich, erst 8 oder 9. Und so ein bisschen das Nesthäkchen, bis Kari irgendwann dazukommt. Und Patamon ist auch so ein bisschen so das Kleinste, das Schwächste von den Digimon. Also ist eben auch das Digimon, was erst ganz zum Schluss aufs Champion-Level dann aber auch zu einem Engel digitiert. Also wir fanden diese Folge, wo, kann mich echt dran erinnern, wir haben echt auf dem Sofa gestanden, als Patamon irgendwann zu Angemon digitiert ist. Weil das einfach so episch war. Also das war großartig. Wir wussten zwar grob, wie die Digitation ablaufen, aber wir wussten halt auch nicht, wie es passiert. Und als dann Angemon irgendwann kam, haben wir wirklich auf dem Sofa gestanden und fanden es wirklich großartig und haben das gefeiert. Und das war so, also TK ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben auch, ja, wie soll ich das sagen, Figuren in der Serie hat, die mit dem, was da passiert, oft überfordert sind. Er ist sehr klein und eben dann auch sehr ängstlich oft und weint oft und muss von den anderen oft auch in den Arm genommen und beruhigt werden. Aber die sind da zum Teil aber auch Dingen ausgesetzt, so, wo wahrscheinlich die meisten Erwachsenen sagen würden, okay, das ist mir alles zu viel, gegen irgendwelche brutalen Monster zu kämpfen. Und auch so ein Stück weit, ja, also die müssen ja zum Teil andere Digimon auch töten und das fällt ihnen halt auch nicht besonders leicht. Oder im Zweifelsfall werden sie halt getötet. Oder deren Digimon, die so ein bisschen aus dem Schutzschild oft spielen und wenn dann eben was passiert, sich davor schmeißen, den letzten, das große Opfer bringen, um dann eben zu einem Ei zu werden, um dann nochmal erneut auszuschlüpfen. Und TK ist also in seiner ganzen Darstellung halt genauso wie soll ich das sagen, so der Orientierungspunkt für jüngere Zuschauer. Also man hat mal so einen Bereich, in dem Kinder eine Serie gucken können und diese Serie fängt eben ungefähr in dem Alter von TK an und hört auch zumindest von der Zielgruppe irgendwo bei 14 auf und dann eben die anderen in dem Altersbereich sind. Und TK ist da eben am unteren Spektrum, um dann auch da eine Figur mit reinzubringen, zu sagen, okay, wenn du so in der Situation wärst, wie würdest du damit umgehen auch? Und auch so dieses Geschwisterding wird halt eben auch so dargestellt, die leben halt jeweils bei Mutter und Vater, die Eltern sind getrennt, die wohnen nicht mehr zusammen und sehen sich dementsprechend auch gar nicht so oft. Und Matt hat auch einen ganz starken Beschützerinstinkt TK gegenüber. Wohingegen TK immer mal wieder sagt, hey, ich bin kein kleines Kind mehr, ich schaff das alleine, ich bin dazu in der Lage. Und das sich zum Teil auch durch Patamon widerspiegelt, weil der immer sehr lange braucht, um zu digitieren. Und das aber trotzdem immer dann an, ist ein bisschen Deus Ex Machina im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. aber dennoch immer so auch der Punkt, okay, jetzt wird er gebraucht und dann ist er auch da. Genau. Und also TK ist auch so ein bisschen die Figur, also erstmal ist lange Zeit, also die ersten 5-6 Folgen, glaube ich, braucht es, bis klar wird, dass TK ihm jetzt kleiner Bruder ist. Es wird nicht gleich am Anfang erzählt. Zum einen ist TK auch so ein Anlass für die Konflikte zwischen Matt und Ty, weil Matt lange glaubt, dass TK lieber Ty als großen Bruder hätte. Ja. Und deshalb entsprechend eifersüchtig auf Matt reagiert, auf Ty reagiert und das immer wieder zukommt. Und TK ist auf der anderen Seite aber eben, wo du zum einen sagst, die Identifikationsfigur für Ängstlichkeit und alles, auf der anderen Seite auch diese kindliche Freude, Naivität und Hoffnung. Und Hoffnung ist ja auch sein Wappen. Diese Unfähigkeit, sich vorzustellen, dass Sachen böse enden, das hat TK ganz stark mit drin am Anfang. Also so dieses, ich bin einfach zu jung, um mir wirklich Sorgen zu machen, so ein bisschen. Das hat er durchaus, dieses kindliche Urvertrauen in ganz vieles auch, dass alles gut wird und dass alles schon richtig ist und dass die Digimon, die auftauchen, vielleicht auch einfach nett sind und Freunde sein können. Und das bringt er halt auch ganz stark mit in die Gruppe und das braucht die Gruppe auch an vielen Stellen. Und dadurch, dass er der Jüngste ist über weite Strecken, ist er halt auch oft so ein Anlass für die anderen, sich zusammenzureißen und weiterzumachen. Weil sie sich um TK kümmern müssen, weil sie dafür sorgen wollen, dass es TK gut geht. Nach dem Motto, hier, das ist unser Welpe. Herdenschutz, wir passen auf den auf. So, und das macht sie dann wiederum auch stärker. Also ist an ganz vielen Stellen ist TK eben auch derjenige, der gerade für Matt und auch für Ty und auch für die anderen, nicht ganz so in dem Ausmaß, aber schon auch, derjenige ist, der ihnen Kraft gibt und eine Motivation gibt für bestimmte Dinge. Und das ist sehr schön getroffen in der Figur auch, finde ich. Also gibt später ja auch noch eine Folge im hinteren Teil der Serie, wo es dann um die Meister der Dunkelheit geht. Das ist ja Puppetmon. Und da ist ja tatsächlich TK eine der treibenden Kräfte, obwohl Puppetmon auch eins von diesen bösen Mega-Level-Digimon ist, gegen die kämpfen müssen. Und durchaus gefährlich ist auch für die menschlichen Charaktere. Es ist halt der TK, der die ganze Situation löst und so ein bisschen auf seiner psychologischen Art und Weise daran geht. Und das finde ich total witzig, also dass so ein Kleiner ganz genau weiß, so, hey, ne, du bist so armselig, du hast keine Freunde. Und dann tut Puppetmon irgendwann so, als hätte er irgendwelche Freunde und ist aber eine Sekunde später auch nicht verlegen darum, seine Freunde einfach zu töten. Dann auch zu erschießen und dann sagt TK, du bist ja widerlich, was soll das denn? Du bist ja total daneben. Ne? Genau. Und, krank. Genau, und es gibt auch eine andere Stelle, also es gibt einen Zeitpunkt, wo die sich alle irgendwie aufteilen, weil Ty in die Menschenwelt kommt nach einem großen Kampf und die Gruppe auseinanderfällt, sobald Ty nicht mehr da ist. Aus verschiedenen Gründen. Und sie müssen dann alle einzeln irgendwelche Abenteuer oder Hürden überwinden, bestehen. Und TK ist dann derjenige, der dahin kommt, wo die Digimon-Eier quasi geerntet, gesammelt werden, umhegt werden und das allerniedrigste Baby-Level der Digimon gepflegt werden von Elecmon. Die Stadt des ewigen Anfangs. Die Stadt des ewigen Anfangs, genau. Und da ist Elecmon, also erst ist Elecmon nicht da und Patamon und TK kümmern sich um die ganzen Kleinen und finden es total toll. Und Elecmon findet das total doof. Und die verlangen einen Kampf. So ein bisschen. Und ich finde das total schön, wie TK das auch löst, weil er eigentlich nicht kämpfen will. So. Und er macht das auf so eine spielerische Art und Weise. Schon ein Wettkampf. Ich weiß nicht, Tauziehen ist es, glaube ich, ne? Was ja, ich glaube auch, ja. Und es ist so dieses, es wird keiner verletzt. Man kann aber trotzdem einen Gewinner ermitteln im Zweifelsfall. Und man kann danach Freundschaft schließen, weil niemand wirklich böse verletzt wurde. Und das ist so TKs Art auch. Und das, was er so einbringt in die Gruppe, das ist manchmal nicht, aber an manchen Stellen eben doch eine andere Möglichkeit als den Kampf gibt, um Dinge zu lösen. Zum Teil ist er aber auch so ein bisschen so ein schwacher Punkt. Er lässt sich dann doch relativ leicht im Vorfeld schon von Demi Devimon beeinflussen. Yeah. Also das war für Demi Devimon eben auch so der Punkt. Demi Devimon ist sowieso eine von den Figuren, die erstmal unheimlich anstrengend ist. Oh, weil das ist so ein Rookie-Level, so ein kleiner Klops mit so Fledermausflügeln. Und so ein ganz, ganz fieser kleiner Wichser. Ich glaube, das kann man. Ja. Wo ich denke, okay, das Vieh heißt Demi Devimon. Ihr habt schon mal gegen Devimon gekämpft. Ihr wisst, dass das der Name allein schon keine gute Nachricht sein kann. Aber Demi Devimon kriegt es tatsächlich hin, TK derartig gegen die anderen auch so ein Stück weit aufzuhetzen. Mhm. Dass er da auch durchaus einen Greifpunkt für eine Intrige kriegt. Und da ist TK durchaus noch zu jung, um es auch tatsächlich, bringt auch zu wenig Lebenserfahrung mit, um Dinge auch zu durchschauen. Ist da aber auch dann in seiner Darstellung insgesamt sehr konsequent. Oh, das finde ich sehr schön. Das ist halt genau der Punkt. Also das ist halt auch was eben auch zu TK passt und was ist gut ist, dass diese Figur als solche dabei ist. Sonst hättest du irgendwie wieder so sehr unrealistisch eine der anderen Charaktere dafür hernehmen müssen. Und das hätte bei keinem gepasst, dass die drauf reinfallen. Dafür sind die einfach zu groß schon. Wollen wir erst die Jungs abarbeiten, weil dann haben wir ein bisschen mehr Mädels hinter. Ja, dann sind wir jetzt einmal fast durch, genau. Leider nicht so viel. Genau. Nächste Figur, die ich jetzt ansprechen würde, wäre Izzy. Izumi Koshiro heißt der, glaube ich. Also die haben alle auch japanische Namen. Und also Taichi und Yamato, Takeru sind die ersten drei. Und das ist jetzt eben Izumi, Izzy, Koshiro, der im Japanischen auch einfach Koshiro genannt wird. Ja. Und Izzy ist so ein Eigenbrötler, also ein Computerfreak, Computerfan, Experte halt eben auch, der so als erstes in der Digi-Welt erstmal seinen Rechner anschmeißt und guckt, was da los ist. Und auch über die Laufzeit der Serie immer so ein bisschen so erforschen kann, was die Digi-Welt überhaupt ist, wie die Digi-Welt funktioniert, wie die Digimon heißen, also dieser Digimon Analyzer, der immer wieder in der Serie eingeblendet wird, der ist auf seinem Computer gespeichert. Also das ist sozusagen so ein Blick auf seinen Rechner in dem Moment. Und das macht's einfacher fürs Publikum so ein bisschen, also durch seine Augen zu verstehen, was da überhaupt passiert. Er ist ein bisschen der Klugscheißer der Gruppe, weil er immer was erklären muss. Tentomon, sein Digimon, passt da sehr gut dazu. Oh ja. Weil Tentomon ist der absolute Klugscheißermon. Also das ist manchmal, wo ich denke, ey Kollege, woher weißt du das? Wir haben das gerade selber erst erfahren. Wie kannst du das schon wissen? So, man steht auch ganz oft im Bild mit so einem erhobenen Zeigefinger und erklärt. Aber das macht Tentomon ein Stück weit auch sympathisch und drollig, weil das ist halt sein Charakterzug. Und deswegen passt er auch so gut zu Izzy eben. Ja. Und an manchen Stellen ist das aber auch so dieses, er erklärt nochmal, was Izzy gerade schon erklärt hat. Also dieses, ich wiederhole, was der Computer gesagt hat, so ein bisschen. Ja. Was ist auch witzig und drollig macht. Also wo man sagt, okay, ja, es ist ein Klugscheißermon, aber auf eine Art, die ihn trotzdem nicht komplett unsympathisch macht. Genau. Und das ist, also Tentomon war für mich immer so einer, du hast gerade selber gesagt, diese Käfer-Digimon mochtest du nicht. Ich fand Kabuterimon wahnsinnig cool. Also eben, weil der auch so im Gegensatz zu den Pokémon, die immer so ein bisschen an Tiere angelehnt sind, oft so große Augen haben oder irgendwelche bunten Bällchen oder einfach so knallbunt und hübsch sind oder irgendwelche Fantasieviecher sind. Und selbst das krasseste Ultra-Pokémon aus der Legende von irgendwas sieht irgendwie immer noch niedlich und hübsch aus und sehr harmlos. Die Digimon sind zum Teil richtig hässlich und das ist auch Absicht. Die sind dazu da, um halt anders zu sein, sind zum Teil an andere popkulturelle Wesen angelehnt. Ein Beispiel ist Andromon, der so ein bisschen aussieht wie der Terminator, so Elemente davon hat, oder auch andere Digimon, die aussehen wie Panzer mit Gesichtern oder halt wie Puppen oder Dinosaurier. Also es gibt so ganz klassische Tier-Digimon, die auch nicht unbedingt anders aussehen als die Tiere selber, nur ein bisschen größer und bulliger. Es gibt aber auch wirklich extrem ausgearbeitete, detailreiche Digimon, wo du stundenlang drauf gucken könntest und immer noch ein neues Detail findest. Und das war für mich immer auch so der Punkt, dass ich das irgendwie cooler gefunden habe. Da fehlt mal ein Stück Haut, man sieht so ein bisschen Metall unter der Haut hervorschimmern oder mal einen Schaltkreis oder irgendwie sowas oder riesige Zähne, Mäuler mit Zähnen oder mehr als drei Augen oder hast du nicht gesehen oder 50 Beine oder ein Flügel auf der Seite und einen anderen Flügel auf der. So. Und Kabuterimon ist so meiner Meinung nach das erste Digimon in dieser Liste, die exakt auch so diese Beschreibung reinfasst, mit diesem riesigen Maul und den Zähnen und sechs Armen und auch so eher so ein Roboter, ein Cyborg als wirklich ein Tier. Und das ist für mich so auch das, was Digimon insgesamt von Pokémon nochmal so ein bisschen differenziert hat. Und deswegen fand ich Kabuterimon immer auch so wichtig für die Reihe, weil es auch so ein bisschen Ja, Birdramon kommt noch so ein bisschen damit rein, aber so ein bisschen aus der Gruppe auch optisch heraussticht. Ja, auf jeden Fall. Noch bei Izzy bleibend, ja. sein Wappen ist das des Wissens. Auch klar, er will immer alles verstehen. Also ist auch so ein bisschen der Grund, warum er überhaupt den Laptop dabei hat, weil er irgendwie immer alles in seinen Laptop einspielt und analysiert und drüber nachdenkt. Und Digitales ist für ihn was sehr, sehr Nahes. Also das ist einfach, das interessiert ihn, das findet er cool, das ist spannend und alles. Und er übersieht gerne mal in Situationen tatsächliche Gefahren oder ähnliches, weil er so darauf versessen ist, irgendein neues Rätsel zu lösen oder irgendeine neue Information zu gewinnen oder ähnliches. Da kann der sich tierisch rein versenken und kriegt nichts mehr um sich rum mit. Nee. Dann kommt auch Tentomon nicht mehr zu ihm durch, der so mit der Ängste ist in der Gruppe für ihn. Und Izzy ist von der Background-Story adoptiert. Weshalb er auch so ein bisschen, er war, hat es per Zufall mitbekommen, also seine Eltern haben es ihm nicht offiziell gesagt, sondern er hat das mal belauscht versehentlich und weiß nicht, wie er seinen Eltern gegenüber das ansprechen soll oder auch nicht und ist total verunsichert in diesem Familiending auch. Und seine Eltern machen sich auch Vorwürfe, dass sie es ihm nie gesagt haben. Also seine Mutter leidet da ganz stark drunter und er möchte seiner Mutter eigentlich recht machen und ist immer ganz lieb zu ihr und ganz, ganz herzlich und das macht's für sie noch viel schlimmer. So, ach, sie ist mal so lieb zu uns und so nett und wir haben es ihm immer noch nicht gesagt. Ich fühle mich so schlecht und also es ist so ein Teufelskreis, in dem sie die Familie so ein bisschen wiederfindet und erst als sie dann im Laufe der Serie so die Karten auf den Tisch legt und dieser Knoten so löst, wächst die Familie noch enger zusammen. Also das ist ganz angenehm zu sehen, dass da so eine sehr heile Familie auf den ersten Blick trotzdem so Probleme haben kann, um dann aber aus diesen Problemen stärker hervorzugehen. Genau, und das ist auch irgendwie so ein bisschen, seine Mutter sagt das irgendwann auch, ihr wäre es lieber, wenn er auch mal was anstellen würde, wenn er nicht immer der brave Junge wäre und so. Und das ist total spannend zu sehen, wie das gemacht ist wirklich. Und das ist halt für eine Kinderserie in der Zeit echt ungewöhnlich, fand ich. Also ich kannte das aus nicht vielen anderen. Stimmt. Ich finde es halt ungewöhnlich für eine Serie, der man vorwerfen könnte, sie will nur Spielzeug verkaufen. Ja. Also bei Pokémon kriegst du solche tiefsinnigen Storys nie. Nee. Nicht bis heute. Mm-mm. Ja. Es weiß zwar, glaube ich, niemand, wo Ashs Vater ist, aber ist ja egal. Professor Eich ist Ashs Vater. Hups, hab ich's verraten. Ah, oh, Mensch. Der hängt immer bei Ashs Mutter rum. Achte mal drauf. Okay. Da müsste ich ja noch mal gucken, das will ich nicht. Nee, lass mal. Ich glaube sie einfach so. Auf jeden Fall fand ich das eine schöne Background-Story für Izzy und eben auch eine Erklärung dafür, warum er, also er ist so ein bisschen tollpatschig fast, was soziale Interaktion angeht auch. Er ist nicht komplett socially awkward, das nicht, aber er ist... er schiebt sich irgendwann ab. Genau, er ist lieber für sich, weil er nicht so richtig weiß, wie er mit Menschen umgehen soll, weil er auch nicht weiß, wie er mit seinem Problem, sage ich jetzt mal, dieser Adoption und des Wissens darum umgehen soll, was er oder damit machen soll. Es gibt eine Folge, da ist er, glaube ich, mit Mimi alleine unterwegs und dann gehen die so eine Ruine und das Ding droht einzustürzen, böse Digimon greifen an und er sitzt da mit seinem Computer und untersucht diesen Mechanismus. Ja. Und also er ist für Tentomon nicht mehr zu erreichen, wie du schon gesagt hast, Mimi kommt an ihn überhaupt nicht mehr ran und er gräbt sich da wirklich rein, auch in der in dieser Fabrik, wo sie hinterher Andromon treffen, wo er diesen Code löst. Er setzt sich dahin, Laptop auf den Schoß und fängt an zu programmieren. Der ist in seiner Welt. Und das ist so ein, ich will nicht sagen Klischee, aber es ist so jede der Figuren steht für irgendetwas, für eine Ausprägung. Du hast nicht Ash, der immer gewinnt. Und am Ende des Tages, auch wenn er die Liga nicht gewinnt, ist Ash immer der Gewinner am Ende. Er gewinnt gegen Team Rocket, gegen den Arena-Leiter, weil er muss den Orden ja kriegen. Die Kinder müssen ja sehen, was sie kaufen müssen. Rettet das Pokémon und so weiter und so fort. Der ist immer gut. Und auch seine Begleitung ist eigentlich in der Regel, dass die Gewinner. Ja. Aber da sind dann auch Figuren dabei und die verlieren und kriegen Rückschläge vorgesetzt und so weiter und so fort. Die bösen Digimon töten, die Gegner schwächen sie so sehr, dass sie auf die unterste Stufe zurückdigitieren. So, da ist oft auch wirklich extrem viel Versagen in deren Tun und auch Angst und Trauer und schaffen wir das alles überhaupt? Und ich will nach Hause, also Mimi, die am Anfang so ein bisschen, kommen wir dann gleich, ich greife vielleicht ein bisschen Mimi vor. Ist. Ein bisschen Mimimi ist. Ja, also aber, die dann oft also auch wirklich schreit, ich will nicht mehr. Also der am Anfang noch sehr stark und gelassen wirkt und hey, peace und wir sind die coolsten und wir schaffen das schon. Und ich habe hier noch was und das machen wir schon. Und auch mit Biomon zusammen so ein bisschen so ein gutes Team ist. Aber die bricht halt auch immer unter dem Druck zusammen. Ja. Und das ist eine Das sind einfach Figuren, die fehlbar sind insgesamt. Mhm. Und auch Izzy ist in seiner Art fehlbar und eben nicht der perfekte Computerhacker. Der versagt beim Hacken auch. Und das ist so dieses, ja, ich komme nicht immer sofort auf die Lösung. Mhm. Der ist nicht Kenji bei Summer Wars, der immer alles gelöst bekommt. Nee, ne? Und dann im Kopf irgendwelche mathematischen Codes. Nee. Und es ist aber auf der anderen Seite eben auch so dieses, wenn er sich zurückzieht in dieses mit dem Computer arbeiten und Sachen analysieren und Codes knacken und sowas, ist sowas für ihn auch so eine sichere Basis, auch wenn er da Fehler macht und scheitert, aber das ist was, womit er sich prinzipiell auskennt, während er oft nicht so richtig weiß, was eigentlich mit seinen Teammitgliedern da los ist und wie er mit denen umgehen soll, wie er darauf reagieren soll, weil das wieder eine Überforderung ist. Und dann scheut er da diese Konfrontation und diese eigene persönliche Weiterentwicklung teilweise auch erstmal, die durch Interaktion mit seinen Teammitgliedern entstehen würde, sondern beschränkt sich eben auf dieses, ich mache das, was ich sowieso schon kann, in der Hoffnung, dass es hilfreich ist. Und gleichzeitig auch dieses, ich will mich aber nützlich machen, ich will für das Team auch nützlich sein. Also ich weiß, in einer Folge, da sind es ja diese umgedrehten Pyramide, und da gibt es diesen Elektrozaun, und Tai hat diesen komischen Dreh im Kopf, dass er in einem Videospiel ist. Mhm. Und geht einfach so nach dem Motto, ach, wenn ich in einem Videospiel bin, ich kann ja nochmal probieren. Mhm. Und geht durch diesen Elektrozaun durch. Oh Gott, ja. Und Izzy sitzt daneben und versucht, ihn aufzuhalten. Und schafft's aber auch irgendwie nicht, weil er zu Tai auch nicht richtig durchdringen kann. Und also Tai auch wirklich nur durch absolutes Glück, also durch Dump-Luck, anders kann man das nicht sagen, genau den Bereich erwischt, der eben nicht elektrifiziert ist. So, ne? So, wo Izzy hinterher dann aus Wache rücken muss, Alter, du hättest hier sterben können, das fällt dir ein. So, genau, ne? Ja. Ja, wo er auch manchmal das halt wirklich nicht in Time schafft, das, was er weiß, an Wissen hat, auch an die anderen weiterzugeben, so richtig. Weil die eben intelligenzmäßig auch so ein Stück weit unterlegen sind, auch das nicht begreifen können unter Umständen. Genau, also auf dem intellektuellen Niveau eben ihm unterlegen sind und er auf der anderen Seite aber eben in der sozialen Interaktion einfach nicht so geübt ist und in der emotionalen. Genau. Und da oft nicht weiß, wer die Leute erreichen kann und ja. Das ist so Izzys Geschichte. Gibt so diese eine Episode noch, wo er so ein bisschen in sich gehen muss auch, dass die mit diesem Alien, Vardemon, die ist dann so ein bisschen spirituell, die fand ich auch ein bisschen anstrengend, die Folge, da wird er auch so ein bisschen, so sein Geist wird dann doch sehr von ihm selber, so von seiner eigenen Persönlichkeit auch losgelöst und er schafft das dann auch durch, ich habe das bis heute nicht nachvollziehen können, warum man das plötzlich geschafft hat, sich da wieder selber zu fassen, an Tentomon auch sich zu erinnern, und das war dann auch die Prüfung, die es ihm dann ermöglicht hat, zum ersten Mal Tentomon aus Ultra-Level zu Mega-Kabuterium und digitieren zu lassen. Genau. Joey. Joey ist der Älteste der Gruppe, der ist ein oder zwei Jahre älter als die anderen. Also eine Klassenstufe auf jeden Fall höher. Genau. Wird auch gleich als so ein bisschen der Intellektuelle dargestellt mit Brille und hat, glaube ich, die Krawatte auch in der ersten Staffel schon. Ja, ich glaube schon, ne? Oder zumindest so ein Hemdkragen auch, während so die anderen Polunder eher so. Auch. Genau, während die anderen eher so ein bisschen leger gekleidet sind. Und Joey sieht sich als denjenigen, der die Verantwortung tragen muss, weil er der Älteste ist. Fühlt sich davon aber auch gleichzeitig völlig überfordert. Versucht immer irgendwie alle zusammenzuhalten und das richtig zu machen. Es geht dabei aber einigen auch tierisch auf den Keks. Einige Male, weil es einfach übertreibt. Und sein Wappen ist das der Zuverlässigkeit. Und das ist schon auch ein bisschen so. Also er ist zwar ganz oft auch so, dass er die Leute anschaut und sagt, wenn ihr nicht macht, was ich sage, dann gehe ich halt weg. Und dann macht doch euren Kram alleine und sowas. Aber wenn er gebraucht wird, ist er halt auch da. So. Also das ist dann schon so dieses, ich lasse die Leute halt auch nicht im Stich. So. Also das passt schon ganz gut zu Joey, dass er dieses Zuverlässigkeitsdingens hat. Und er ist halt auch so ein bisschen, der Normalo trifft's auch nicht so ganz, aber er ist so der Down-to-Earth-Boy so ein bisschen in der Runde. Er ist ein bisschen der Angepasste, also wo Tai so ein draufgängerischer Fußballer ist. Matt ist so der Musiker der Gruppe, der auch eine Band hat später. TK ist so das Nesthäkchen. Also für mich ist Joey tatsächlich so der so sehr angepasst ist und es allen recht machen muss. Also eben nicht nur den anderen in seiner Gruppe, sondern eben auch seiner Familie, der seinem Vater recht machen möchte, der sagt, du musst Arzt werden wie dein Bruder, also sein Bruder Shu, der schon studiert und all das. Er möchte es genauso machen, weil er seinem Vater das gerecht machen möchte und gar nicht sich selber. Also Joey hat vor allem, glaube ich, deswegen das Wappen der Zuverlässigkeit, weil er noch stärker als andere erstmal andere in den Vordergrund stellt und nicht sich sein eigenes Interesse in den Hintergrund. Aber tatsächlich er auch zu seinem eigenen Leidwesen. Also er leidet da stark drunter und diese Verantwortung führt auch irgendwann dazu, dass da ein ziemlicher Keil in die Gruppe getrieben wird, genau. Genau, also es ist auch tatsächlich, das fand ich sehr schön dargestellt, so dieses Bedürfnis, es allen recht zu machen, aber keinen Weg zu finden, wie er es anderen und sich selbst gleichzeitig recht machen kann. Also er weiß auch zum Teil gar nicht, was er machen soll. Also das ist doch nicht nur dieses, wie kann ich es mir und den anderen recht machen, sondern auf der ganz untersten Ebene, was mache ich überhaupt? Ja. Was kann ich überhaupt tun? Genau, was wäre es eigentlich, was ich anderen recht machen könnte, so, ne? Und er ist sehr unsicher, also von den Jungs, selbst TK eingeschlossen, würde ich sagen, ist er der unsicherste in der Gruppe, eben aufgrund dieses Versuchs, es 6 anderen Leuten gleichzeitig recht zu machen, die sehr unterschiedlich sind an vielen Stellen. Das überfordert ihn sehr und macht ihn zu einer sehr unsicheren Figur und das muss er in der Serie als erstes, sage ich mal, so mit überwinden, so dieses, ich habe meinen Platz in der Gruppe, auch wenn ich es nicht immer jedem recht mache, auch wenn ich nicht auf alles vorbereitet bin, auch wenn ich nicht auf alles eine Antwort habe, wie ich das selber von mir erwarten würde. Und diese eigene übersteigerte Erwartung an sich selber muss er halt auch erstmal überwinden und runterschrauben auf einen Level, mit dem er leben und arbeiten kann und mit dem er dann auch Gumamon digitieren lassen kann. Und das wird am Anfang direkt in der ersten Folge auch so ein bisschen symbolisiert, weil er durch einen blöden Zufall diesen Erste-Hilfe-Koffer bei sich hat. Und das ist eigentlich schon alles, was man über ihn wissen muss. Also er hätte ihn eigentlich an Mimi geben sollen. Mimi hat aber keinen Bock darauf, den irgendwie zu tragen. Und er behält den dann aber einfach und trägt ihn dabei im Laufe der Serie auch weiter mit sich. Also andere haben halt so, weiß ich nicht, Campingzeug und Sicherheitsgedöns und hast du nicht gesehen oder einfach ein Fernglas oder irgendwas in der Richtung dabei. Und er trägt halt immer so diesen Erste-Hilfe-Koffer mit sich rum und hat eben auch so sein Item, sein Wappen ist eben auch so ein Kreuz, ein Stück weit, was ein bisschen an so ein Erste-Hilfe-Kreuz auch erinnert, ein Stück weit. Und das finde ich ganz witzig. So, das ist auch ein, also die Wappen sind da auch sprechend, also die Form, auch die Darstellung der Wappen ganz sprechend. Genau, und ich finde bei Joey total süß tatsächlich die Beziehung zu seinem Digimon, zu Gumamon. Gumamon ist jetzt nicht direkt ein Party-Animal, aber schon jemand, der einfach gerne Spaß hat und freundlich ist, mit den Leuten auch mal einen Scherz macht und der sich auch gerne mal über Joey lustig macht, wenn der einfach wahnsinnig verkrampft ist. Also er sagt doch mal, mach dich mal locker, entspann dich doch mal, sei doch nicht immer so angestrengt und angespannt. Und das ist halt was Joey auch wirklich braucht. Jemanden, der in der Hinsicht mal in den Hintern tritt und sagt, Junge, jetzt hör doch mal auf, dir immer so viel Mühe zu geben, sei einfach mal entspannt und du selber. Und da ist Gumamon wirklich ein perfekter Gegenpart dazu, weil der sehr relaxed ist an vielen Stellen. Es gibt wenig, womit man Gumamon ärgern kann. Also der regt sich über nicht viel auf. Der ist relativ genügsam an vielen Stellen, sehr entspannt. Also im Gegensatz zu Agumon, der ständig hungrig ist zum Beispiel. Es gibt also, ich find kaum ein Digimon so gut ausgearbeitet wie Gumamon. Ja. Also das ist so, Gabumon ist am Anfang sehr schüchtern, also Zunomon. Die erste Stufe ist noch sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Aber du siehst Bakumon oder Bukamon. Bukamon heißt der, glaube ich. Ne? Dieser etwas dunkle, gefärbte, fliegende Seehund. Der fliegt halt hinter Joey hinterher und Joey rennt weg, ah, hier fliegt irgendwas hinterher, mach es weg und Bukamon grinst und hey, ich bin der Digimon und yay. So, genau. Das ist so der erste Eindruck, den man von Bukamon und von Gumamon dann eben auch hat, ein Stück weit. Und auch von Ikakumon hinterher. Also man merkt das auch in Ikakumon, der ist ja stark, ist so ein großer weißer Yeti-Seehund oder sowas, kann man schlecht, Mammut-Seehund. Sehr cool gestaltet auch. Das merkt man auch in Ikakumon dann wieder, also sehr viel Würde ein Stück weit und aber auch sehr viel so, der ist sehr knuffig, also so ein Ikakumon hätte ich gerne, der ist schön flauschig. Ja, der ist toll. Und was alle Stufen von Gumamon mitbringen, ist einfach auch so eine Selbstsicherheit, so ein in sich ruhen. Gumamon weiß einfach, wer er ist. Genau. Und dass er zu Joey gehört und alles darüber hinaus mag ein Rätsel sein, aber es gibt grundsätzliche Dinge, die er nicht in Frage stellt. Und das ist so eine Stütze eben auch an vielen Stellen für Joey, auch wenn der das lange nicht erkennt. So, also der braucht dieses Vorbild von Gumamon eben auch so von wegen, das Leben ist viel leichter, wenn du dir einfach mal selber vertraust ein Stück weit und weißt, wer du bist und was du willst, dann kannst du es auch viel leichter, hast du es viel leichter, wenn du es allen recht machen willst. Genau. So dieses, wenn du selber weißt, was du willst und warum du es willst, kannst du auch viel leichter erkennen, was andere wollen und wie du das in Einklang mit deinem eigenen Willen bringen kannst. Absolut. Und Das ist tatsächlich mit die schönste Digimon-Mensch-Partner-Beziehung, die da ausgearbeitet ist, finde ich. Die am klarsten ist am individuellsten auch. Also ja, doch. Die du am deutlichsten erkennst. Also Agumon und Tai und Patamon und Matt sind auf verschiedenen Ebenen sehr ähnlich in der Beziehung. Agumon? TK, nicht TK. Matt. genau, Patamon und Tikai, dieses herzliche, wir toben zusammen rum, wir haben uns lieb, wir sind füreinander da. Ja, wobei das bei Tikai und Patamon tatsächlich eher so eine, das klingt jetzt vielleicht despektierlich, aber eher so eine Haustierbeziehung ist. Mhm. Gerade eben, weil Patamon auch das kleinste von denen ist. Wobei man manchmal nicht weiß, ob nicht Tikai Patamons Haustier ist. Das ist ein Argument, ja. Wohingegen, also wenn sie beide älter wären, wären Agumon und Tai die besten Saufkumpels. Ja. Also die sind schon eher so auf dem Level. Ja, aber so in der Gewichtung der Beziehung zueinander von den jeweils, also jeweils Digimon mit Menschpartner, sind die sich schon sehr ähnlich irgendwo. Ja, das stimmt. So, und das ist halt, da ist die Gewichtung von Gomamon zu Joey. Als Gegengewicht meinst du? Ja, genau. Ja, das ist richtig. Komplett. Und das heißt, die anderen sind tatsächlich dann doch sehr, sehr ähnlich zu ihren Partnern hier bei uns. Mhm. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also die geben sich gegenseitig nochmal, die ergänzen sich besser, das genau. Möchte ich, glaube ich, sagen. Genau, also die sind eher so Gegenstücke zueinander, die sich die Waage halten, mhm. Während die anderen eher so wirklich schon die gleiche Seite einer Medaille sind an vielen Stellen. Also auch Gabumon ist sehr, sehr ruhig und zurückhaltend, wie Matt auch an vielen Stellen. Und das zieht sich so durch und das hat tatsächlich Gumamon und Joey die spannendste Beziehung einfach. Ja, stimmt. Die Mädchen in der Gruppe sind nur drei. Mhm. Wir fangen mal mit Mimi an. Ja. Mimi und Palmon. Genau. Palmon ist so süß. Palmon ist so ein, weiß nicht, ist ein kleiner, so ein kleiner laufender Kaktus. Was ist das? Ja, so eine Schlingpflanze eher. So, ja, so, mit sowas. So ein bisschen Blüte auf dem Kopf und kann ja dann ihre, was so ein bisschen wie Hände, große Blätter aussieht, ja. Die Arme. Da sind so wie so kleine Stummelfingerchen dran, die sie aber als Lianen, Schlingpflanzen auswerfen kann dann. Genau, und Mimi ist so ein bisschen die... Das It-Girl. Das It-Girl, ja, das trifft sehr gut, genau. Kommt in so einem roten Western-Kleid mit so einem pinken Western-Hut in die Gruppe rein. Und ich meine, die haben sowieso schon sehr abgefahrene Charakterdesigns, einfach damit man die unterscheiden kann. Mhm. Tragen auch an diese riesigen Handschuhe. Mhm. Aber Mimi ist derartig overstyled und overdressed. Ja. Zieht die Klamotten auch weitestgehend nicht aus. Also die behalten die Kleidung auch die ganze Staffel über an, weil sie auch halt die ganze Zeit in der Digi-Welt sind sozusagen und die Kleidung auch nicht wechseln können. Und da wirkt Mimis Outfit schon sehr übertrieben, wie ich finde. Also sticht auf jeden Fall richtig, richtig raus. Und die Beziehung zwischen den beiden, Palmon und Mimi, ist schon auch sehr süß irgendwie. Ich hätte tatsächlich am Anfang, als ich das angefangen habe zu gucken, die Serie, nicht gedacht, dass Mimi sich so über Palmon freut. Weil ich hätte gedacht, dass Mimi eher ein stylischeres Digimon haben will. Weil Palmon ist so ein bisschen down to earth. Es hat total schöne große Knubbelaugen. Aber hübsch ist es ansonsten nicht. Nee, genau. Es ist kein wirklich hübsches, zierliches Digimon. Genau. Wird es dann auf der Ultrastufe, auf der Ultrastufe, als es zu Lilimon wird. Über Rosemon müssen wir separat sprechen. Aber das hat mich immer irritiert, auch im Vorspann sieht man das schon, die nächste Stufe von Palmon ist Togemon. Togemon, genau. Was ein großer laufender Kaktus ist. Mit Boxhandschuhen. Ich liebe Togemon. Togemon ist einfach der Hammer. Und es ist so, wenn du daneben so Mimi siehst, die scheinbar sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten legt und ähnliches. Das scheint nicht zusammenzupassen, aber die sind ein total gutes Team, die zwei. Die haben sich wahnsinnig lieb. Ja. Und es gibt diese grandiose Folge, wo Mimi als Sangesprinzessin da in diesem Palast ist, um diesen König aufzuwecken. Und Palmon auch in so einem Rüschenkleid rumläuft und sowas. Und irgendwie so diese Leidenschaft von Mimi für Hübsches auch teilt. In einer gewissen Weise auch verständlich, weil es halt ein Pflanzen-Digimon ist und viele Pflanzen einfach sehr schön sind. Ja. Und Palmon selber als Digimon wäre jetzt nicht so das allerniedlichste, hübscheste. Aber Palmon ist einfach so als Person. Ja. Ich finde es immer schwierig. Man macht das in der Serie tatsächlich, dass Digimon gegendert werden. Also die haben ein Geschlecht, obwohl Digimon selber, glaube ich, geschlechtslos sind. Also ich versuche immer eigentlich eher S zu sagen. Ja. Deswegen ist mir gerade bei den Digimon der Mädchen sehr schwer fällt, das zu sagen, weil Biomon hat eine Mädchenstimme, also eine weibliche Stimme, Palmon auch, Gatomon erst recht. Mhm. Palmon würde ich am allerwenigsten als Mädchen lesen von den Mädchen-Digimon. Es ist also wirklich klar, wird es halt auch erst ab Lilimon, dass da eine weibliche Person drin steckt. Deswegen finde ich auch so dieses Gendern der Digimons, also auf ein männliches oder auf ein binäres Geschlecht, sagen wir es mal so, vielleicht auch schwachsinnig. Aber ich glaube, Palmon ist insofern ein gutes Gegengewicht, da wären wir dann wieder bei dem Begriff, weil Palmon so ein bisschen halt eben nicht diese hübsche Blume ist. Es gibt ja durchaus Blumen-Digimon, Floramon beispielsweise, die ein bisschen ästhetischer aussehen, ein bisschen, also einem Ideal entsprechend aussehen, unter Umständen auch ein passendes Digimon für Mimi gewesen wären. Mimi bekommt aber eben Palmon und das ist schon eine, es ist nicht so dieses hässliche Endline, weil das Aussehen von Palmon wird nicht thematisiert, darum geht's auch gar nicht. Und Mimi sagt auch nie, wie eklig siehst du denn aus, sondern das sind aber Best Friends, die beiden. Ja, absolut. Also es ist wirklich beste Freunde und Palmon bringt was auf einer viel bodenständigeren Ebene mit, was auch Mimi durchaus auszeichnet, nämlich eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, die sich erstmal auf Mimi projiziert. Also Palmon ist auch super happy, dass Mimi endlich da ist. Ja. Die Digimon warten ja auf ihre menschlichen Digimon-Partner. Und Palmon ist immer total happy, wenn es mit Mimi zusammen ist. Und das ist auch eine der ganz schlimmsten Szenen am Ende der ersten Staffel, als Palmon sich nicht von Mimi verabschiedet. Ja, das ist ganz schlimm. Das ist so furchtbar. So ein Tearjerker. Ja, ganz, ganz übel. Weil die einfach wirklich so dicke miteinander sind. Und da, wo Mimi es manchmal übertreibt mit ihrer Begeisterung, auch für Oberflächliches, ist Palmon die begeistert oder es begeistert sich für ganz bodenständige Sachen an vielen Stellen und das holt Mimi auch immer mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, Gott sei Dank. Und Mimi selber ist, abgesehen von dem It-Girl, ihr Wappen ist das der Aufrichtigkeit. Ja. Sie ist auch, das kommt aber eher in den späteren Staffeln zu tragen, habe ich den Eindruck, so jemand, der gerne mal so Wahrheiten rausplaut und dann so, ups, habe ich das jetzt laut gesagt. Sie ist sehr direkt, Sie ist sehr direkt, also schon diese Aufrichtigkeit hin zu Unhöflichkeit an vielen Stellen. Und man sagen würde, da hätte man jetzt auch mal eine Notlüge anbringen können. Das hätte jetzt nicht so direkt ausgesprochen werden müssen. Aber das zeichnet sich auch aus. Und sie ist diejenige, die als erstes in der Gruppe auch sagt, sie hat keinen Bock mehr auf dieses Töten, auf dieses Kämpfen, auf dieses immer stärker werden, was ja auch drin ist. In Digimon ähnlich wie in Dragon Ball. Es kommen immer größere Gegner und deshalb müssen die eigenen Digimon immer stärker werden. Und Mimi ist die Erste, die sich da ganz klar und sehr direkt rauszieht und sagt, ich will das nicht mehr. Ich will nach Hause. Ich will nicht, dass Palmon kämpft und digitieren muss und Togemon kämpft und sowas. Was Palmon nicht so recht ist tatsächlich, weil das gerne unterstützen möchte, was die Gruppe tut. Ja. Und weil Palmon auch, also wie die ganzen Digimon, ja so ein bisschen mehr über diese Prophezeiung und die Aufgabe der Digi-Ritter selber wissen. Und da ist sie aber eben auch, da steht sie auch einfach dazu. Also da sagt sie auch nicht irgendwie im Dienste der Gruppe und ich nehme mich da raus, sondern da steht sie auch einfach zu sich selber und sagt, ich will das nicht mehr. Wobei das schon doof. So ein bisschen Drama Queen rüberkommt, wie sie es dann tatsächlich macht. Ja. Wenn man sie zerbricht, also sie ist die Erste, die wirklich, also nach Joey, glaube ich, tatsächlich, der also an sich selber zusammenbricht oder an sich selber scheitert, ist es Mimi, die Erste ist, die wirklich zusammenbricht. Also auch psychisch sagt so jetzt einfach wirklich, hier ist alles voll, ich kann nicht mehr. Ne? Genau. Und auf der anderen Seite dann auch diejenige, die es schafft, für den großen Endkampf ganz, ganz viele Digimon, mit denen sie auch vorher verfeindet waren, die sie bekämpft haben, eine Zeit lang, denen sie diese schwarzen Zahnräder rausgeholt haben, zusammenzutrommeln und sie als Unterstützungsarmee sozusagen mitzubringen für die Digi-Ritter. Und das schafft sie halt auch nur, weil sie eben tatsächlich immer ehrlich ist und auch sagt, ich finde euch hässlich, ich will nichts mit euch zu. Also es ist toll, dass ihr mich gerettet habt. Sie wird ja auch von diesen kackeschweißenden Monstern irgendwann gerettet vor, wie heißt der große Teddy? Monsaemon, genau. Von den Numemon wird sie irgendwann gerettet, genau. Vor Monsaemon und die sind auch echt übergriffig, ne? So schlabber, willst du mit mir ausgehen und bla. Das ist so richtig creepy, ey. Total. Und da ist sie auch gnadenlos und sagt, nee, ihr seid mir zu doof und so hässlich und ich will euch nicht. Ja. Aber deswegen wissen die halt auch alle, okay, Mimi würde uns auch nichts vormachen. Genau. Ne? Und deshalb ist sie diejenige, die auch in der Lage ist, Leute für diesen Kampf zusammenzutrommeln, weil sie klar machen kann und überzeugend drüber bringen kann, es ist für eine gute Sache. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, so dieses ich binde Leute an mich, weil ich eine vertrauenswürdige Person bin durch diese Aufrichtigkeit. Sora. Sora war immer mein liebster Digi-Ritter. Also das, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich fand natürlich cool, wie die hinterher alle digitiert sind. Und die wirklich coolen Digimon Biomon gehört nicht zu den coolen Digimon. Definitiv nicht, sondern die coolen Digimon sind Greymon, Metal Greymon und War Greymon. Natürlich alles für Jungs. Und Metal Garurumon, Vere Garurumon, so ein großer Werwolf mit Lederklamotten und hast du nicht gesehen. Und Metal Garurumon, wieder so ein Cyborg, so ein Roboter-Dingen. Nee, aber Sora war für mich irgendwann so die Person, wo ich gesagt habe, die ist menschlich einfach wirklich cool. Und achtet auch sehr darauf, dass es anderen gut geht. Mhm. Und stellt sich da auch eher zurück, ist so ein vermittelndes Mitglied der Gruppe. Es gibt irgendwann eben auch die Phase, wo sie getrennt werden, auch gegen ihren Willen. Und Sora ist die, die im Hintergrund immer so ein bisschen hilft, ohne wirklich in den Vorschein zu treten. Ja. Und um die Gruppe dann doch nochmal wieder zusammenzuführen. Und Biomon ist da sehr ähnlich. Am Anfang verstehen die sich nicht wirklich besonders gut und Biomon ist ein bisschen bockig. Und die beiden haben sich aber irgendwann derartig lieb. Mhm. Also das ist so eine richtig herzliche Beziehung von den beiden. Und immer wenn Sora in Gefahr gerät, Biomon stellt sich davor, digitiert dann auch zum ersten Mal in einer Situation, wo es Sora beinahe zerlegt. Ja. Und ich muss das jetzt für Sora machen, Und Biomon digitiert dann zum ersten Mal zu Birdramon. Und das ist auch einer von den Momenten für mich aus der Serie, wo auch ein Digimon erkennt, ich macht das nicht nur, meine eigene Welt zu retten, meine eigene Haut zu retten, sondern eben auch für meinen Partner, für meine Partnerin hier, meinen Kampfpartner. Und da haben auch für mich, also allein auch durch die Tatsache, dass die Digimon eben auch sprechen können, mehr sind als einfach nur irgendwelche, naja, bunten Tierchen, die ihren eigenen Namen sagen, wie es bei Pokémon der Fall ist. Mhm. Das sind halt vollwertige Charaktere und nicht irgendwelche Werkzeuge, die du auf deinen Gegner schmeißt, wie es die Pokémon sind. Mhm. Ne? Also du könntest halt auch einen Stein schmeißen, das ist, ein Gesicht draufmalen, hättest du auch ein Pokémon. Das ist für mich die gleiche Tragweite, die in der Serie da eben gezeigt wird. Wohingegen du bei Digimon, das sind alles. Deswegen sagte ich eben, als du gerade sagst, ja, wir haben 7 Figuren. Ich sage, nee, plus Digimon. Das ist halt, genau, das ist eine Gruppe von 16 Figuren, inklusive oder zusätzlich dann auch noch deren Digitation. Genau. Also eine riesige Fülle an Figuren, allein im Maincast, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Ich fand Sora auch immer wahnsinnig toll. Ich fand den Helm, den sie immer aufhatte, bekloppt, aber egal. Wegen allem, was du schon gesagt hast, was dazu kommt, ist zum einen, dass sie Fußball spielen darf. Genau. Als Mädchen. Also sie ist mit Teil in einer, mit Teil in einer Mannschaft. Ich glaube, Die trainieren zusammen und das zeigt halt auch so dieses Mädchen sind halt nicht nur Mädchen. Also Mimi ist wirklich so dieses, alle Klischees, die man über Mädchen hat, werden bei Mimi bedient. Ja. Die Vorliebe für Rosa und Kleider und Schönes und Gesang und bla. Und Sora ist halt einfach so ein bisschen, die ist bodenständiger, die ist die Sportliche und was ich bei Soras Backstory richtig schön finde, ist, dass sie für viele Kinder, glaube ich, eine bestimmte Verhaltensweise ihrer Eltern klar gemacht hat, weil Sora glaubt, dass ihre Mutter sie nicht liebt, weil die ihr ganz oft Sachen verbietet. Und im Laufe der Serie hat Sora irgendwann die Erkenntnis, weil sie Biomon auch was verbietet, dass das nicht passiert ist, um zu ärgern, sondern um zu beschützen, weil man Angst hat aus Liebe für diesen Menschen, um diesen Menschen. Und ihr Wappen ist auch das der Liebe und sie ist halt auch genau wie Matt am Anfang, kann sie damit nichts anfangen und glaubt, dass es das falsche Wappen ist, weil sie gar nicht weiß, was Liebe ist, weil sie ja glaubt, nicht geliebt zu werden von ihrer Mutter und das also nicht erfahren zu haben zu Hause, was Liebe eigentlich ist. Und diese Erkenntnis eben über die, und das fand ich auch sehr schön, dass es über diese Mutter-Kind-Ebene geht, dieses Verständnis für Liebe. Und das ist, glaube ich, was viele sehr gut nachvollziehen konnten, dass also ich als Kind konnte das tatsächlich, die habe ich gesehen als Kind, die Folge, konnte es total gut nachvollziehen. Ich habe nie überfürsorgliche Eltern gehabt. Aber ich kannte durchaus Menschen, die das hatten. Also in meiner Schule gab es genug davon. Die dann auch immer gesagt haben, boah, und die sind immer so gemein und ärgern mich und erlauben mir gar nichts und so. Und genau das erklärt die Serie in dem Moment. Die erlauben dir das nicht, weil sie dich ärgern wollen oder weil sie dir böse sind oder weil sie dich nicht lieben, sondern weil sie dich lieben und Angst um dich haben. Es ist vielleicht trotzdem nicht der richtige Weg. Das lernt Sora auch, weil sie Biomon dann letzten Endes doch erlaubt zu kämpfen. Natürlich. Verbieten ist eigentlich nicht der richtige Weg, sondern unterstützen und Mut machen dazu. Aber es bietet eine Erklärung dafür. Und das fand ich total schön und sehr, sehr wichtig, dass das in dieser Kinderserie auch mal zum Tragen kommt. Das fand ich toll gemacht, weil sonst hast du die Eltern entweder, also in vielen Kinderserien, die ich kannte, sind die Eltern nicht besonders repräsentativ dargestellt. Mhm. Also sie sind nicht besonders oft da oder sie haben eine markante Eigenschaft, die nicht unbedingt zur Eigenschaft als Eltern des Jahres reicht. Ja. Und das weckt halt an der Stelle, finde ich, eben auch wirklich Verständnis dafür, was Eltern machen. Und das fand ich toll in der Kinderserie. Wenn es auch nicht wirklich jetzt ein großes Motiv ist, es ist ein Element. Also ich finde halt, Digimon ist in sich eine Serie, die halt eben nach diesem 52-Folgen-Prinzip halt eben gestaltet ist, also eine Jahresstaffel. Mhm. Es sind in der Staffel tatsächlich 54 Folgen, woraufhin dann die zweite Staffel nur 50 Folgen hat, womit aber am Ende des Tages trotzdem zwei Jahresstaffeln zusammenkommen. Dementsprechend hat man eben auch genau diese Zeit, Geschichten zu erzählen und Elemente damit reinzubringen. Also eine Sache, die man heutzutage vielleicht am ehesten von Netflix-Serien oder irgendwelchen langgezogenen Serien kennt, die für Anime-Serien nicht selten gewesen sind. Also es gibt ganz viele Anime-Serien, die exakt das machen. Das war für die Zeit, als das gelaufen ist, aber sehr ungewöhnlich. Also so eine langgezogene Story zu erzählen, die Kinder auch eben am Ball halten muss. Und Kinder müssen eben auch die Aufmerksamkeitsspanne mitbringen, zu sagen, okay, ich gucke die Folge heute an, weiß aber, dass die Lösung nicht unbedingt gebracht wird, sondern es sein kann, dass ich noch 3-4 Folgen mehr gucken muss. Das ist schon auch eine Herausforderung an Kinder in den 90ern. Das war nicht üblich. Also viele Serien, die ich in den 90ern geguckt habe, die haben das nicht gemacht, sondern die haben in einer Folge, maximal in zweien, und das kam pro Staffel vielleicht einmal vor, in der Doppelfolge, die Geschichte abgehandelt und in der nächsten Folge alles wieder auf Null gesetzt und von vorne angefangen. Nichts, was in der Folge davor passiert ist, hat in irgendeiner Art und Weise die Figuren vorangebracht. Mhm. Und das hat Digimon anders gemacht. Und gerade eben in dem Kontext, also gerade bei Figuren, das sind 8 Charaktere und alle haben eine Entwicklung, mit der sie rausgehen. Und das ist für mich das, was Digimon eben auch besonders macht. Wir haben Kari noch vergessen. Wir haben Kari noch nicht mit drin, genau. Also wir haben sie nicht vergessen. Wir sind noch nicht bei Kari angekommen. Ach, Quatsch, Kari. Ich würde Kari nie vergessen, weil Kari tatsächlich für mich von den Figuren auf einer Stufe mit Sora ist, was die Beliebtheit angeht bei mir. Also okay. Kari ist für mich mit einer der Lieblingsfiguren. Ich kann dir gar nicht mal so genau begründen, warum. Ich fand die einfach immer süß. Vielleicht, weil sie die kleine Schwester von Tai war und auch so als so wie TK, so als junges Kind mit reingekommen ist in die Serie und so ein bisschen dieses Ethereal hatte. Also Kari ist kleine Schwester von Tai. Das erfahren wir aber überhaupt erst, dass Tai eine kleine Schwester hat, als er in Folge 15 oder so, keine Ahnung, also relativ spät in der Serie, nach einem großen Kampf gegen Etemon in irgendeiner Entwicklungsstufe nach Hause in die Digi-Welt in die reale Welt geschleudert wird, zusammen mit Agumon. Also beziehungsweise der Vorstufe von Agumon. Ja. Und nach Hause geht und da ist Kari. Flop. Und das ist, glaube ich, seitdem er in die Digi-Welt gegangen ist, glaube ich, irgendwie 2-3 Stunden vergangen. Also die sind schon monatelang in der Digi-Welt und er kommt nach Hause und es ist erst sehr wenig Zeit vergangen. Also in der Digi-Welt läuft die Zeit offensichtlich sehr viel schneller. Genau. Ja, das ist gut. Also das ist der gleiche Tag. Und das ist zum einen so ein bisschen beruhigend, von wegen, ja, hier so, er kriegt schon Nachrichten aus der Digi-Welt über seinen Laptop irgendwie, wo man so ein bisschen mitkriegt, okay, irgendwas ist da im Argen in der Digi-Welt, während seine Freunde da unterwegs sind und er zu Hause ist. Das ist eine Highlight-Folgen der ganzen Serie, davon mal ganz abgesehen. Ja. Und wir lernen Kari kennen und es wird relativ schnell klar, die Digi-Ritter wissen da schon, es gibt noch irgendwo einen 8. Digi-Ritter. Und für die Zuschauenden wird schnell klar, Kari ist dieser 8. Digi-Ritter. Also Digi weiß ich unterm Bett. Die Katze klaut's dann irgendwann. Genau. Erkennt auch Koromon. Also Koromon kommt da und sieht, oh, hallo Koromon. Und Tai reagiert da gar nicht großartig, wundert das auch gar nicht. So in dem Sinne geht er so relativ deutlich drüber hinweg. Aber es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass sie halt eben auch weiß, dass Digimon sind. Tai kann sich da nicht mehr dran erinnern. Genau. Kari hätte auch mit ins Sommercamp kommen sollen, das wird auch klar in der Folge. Sie ist zu Hause geblieben, weil sie Fieber hatte und krank war. Und es wird auch bald klar, dass Tai ihr gegenüber einen starken Beschützerinstinkt hat, weil sie früher schon mal sehr krank war und er sie trotzdem zum Spiel mitgenommen hat. Er war selber noch viel kleiner. Und sie musste dann ins Krankenhaus, weil er sie viel zu früh mit rausgenommen hat und sie dann einen Zusammenbruch hatte. Und er macht sich dann immer Vorwürfe und will auf sie aufpassen. Im Laufe der Staffel wird sie dann irgendwann auch nochmal krank und kriegt Fieber und Tai versucht, wie verrückt, Medikamente für sie aufzutreiben und macht sich Vorwürfe ohne Ende und alles. Karis Wappen ist das des Lichts. Das ist so ein bisschen am wenigsten greifbar in dem, was es macht, sage ich mal. Es ist schon greifbar, weil Kari auch gerade in der zweiten Staffel so ein bisschen der ergänzende Punkt zu TK wird. Beide sind ja gleich alt. Eines der Götter-Digimon, ich greife gerade ein bisschen vor, erklärt dann eben, dass das Hoffnung und Licht eben die beiden Eigenschaften sind, die nicht erst wachsen mussten in den Kindern, sondern die von vornherein da gewesen sind. Das ist ein bisschen so die Ausnahmewappen gewesen. Und Licht ist so ein Stück weit auch das wichtigste Element eben im Kampf gegen die bösen Digimon, die ein bisschen die Kraft der Dunkelheit mit sich bringen. Vielleicht kommen wir mit 3, 4 Sätzen gleich noch gegen die Schurken, die sind leider ein bisschen eindimensional geraten. Ja. Es ist so, Kari fand ich insofern einfach schwierig, weil sie für mich zu spät, also du sagst am Anfang der Serie, am Anfang der Besprechung sagtest du, da kommen neue Figuren in die Serie, von denen behauptet wird, sie wären schon immer da gewesen. Mhm. Familienmitglieder vorrangig. Und die tauchen auf, dann wird gesagt, ja, das ist mein Bruder, das ist mein Vater, der macht dies und das. Die werden einfach nicht entwickelt, diese Charaktere. Mhm. Und diese Beziehungen werden auch nicht entwickelt. Ja. Und das ist eine Sache, da hat die Serie einfach, das macht die zweite Staffel ein kleines bisschen besser, wenn auch nicht richtig. Aber da hat die Serie einfach dran zu knapsen, dass einfach plötzlich eine neue Figur da ist, gerade in der Menschenwelt eine neue Figur da ist, die plötzlich eine tragende Rolle hat, wo man sich denkt, okay, woher kommt diese Figur? Man erfährt plötzlich, dass Matt und TK Brüder sind. Das hätte man am Anfang andeuten können. Es wird einem irgendwann gesagt. Also mit dieser Entwicklung und Einführung von neuen Charakteren ist die Reihe halt nicht besonders gut. Und genauso wird Kari dann einfach irgendwann eingeführt. Ja. Also in der Sekunde, wo Matt und Ty sich unterhalten, hat er gesagt, ja, TK ist mein kleiner Bruder, hätte Ty sagen können, hey, klasse, ich habe eine kleine Schwester. So, ja. Ne? So, und die ist irgendwie noch zu Hause geblieben. Da hätte man schon mal erwähnen können. Mhm. Und gerade im Verlauf der Serie und im Verlauf der Geschichte macht die Serie das wieder, wenn irgendwelche Prophezeiungen oder irgendwelche mythischen Elemente von Genai dann plötzlich einfach so in den Raum geworfen werden, wo man denkt, okay, vielleicht wäre es gut gewesen, wenn sie das schon mal vor 15 Folgen gesagt hätte. Deshalb wäre das vielleicht nicht passiert. Also was andere Serien zu viel machen an Foreshadowing, hat Digimon komplett ausgespart. Also findet einfach nicht null statt. Es wird einfach null irgendwann, so das ist eure nächste Mission, das war schon immer so. Die sind auf dieser Pfeilinsel, kämpfen gegen Devimon. Du denkst, okay, die haben die erste Prüfung bestanden. Dann kommen sie aufs Festland, kämpfen da wieder gegen böse Digimon, die von irgendwem losgeschickt worden sind. Du erfährst es eigentlich gar nicht wirklich. Um dann wieder zurück in die Menschenwelt zu kommen, da einen nächsten Gegner zu besiegen, um dann in der Digi-Welt zurück die nächsten Gegner zu besiegen, von denen nie wieder irgendwas vorher nie was gesagt worden ist. Also zu sagen, okay, es gibt noch eine größere Bedrohung am Anfang so und ihr müsst euch dahin arbeiten, okay. Aber die kommen immer wieder in ein neues Gebiet und sind komplett neuen Gesetzmäßigkeiten ausgesetzt. Und das macht die Serie manchmal anstrengend. Ja. Besonders wenn man denkt, okay, das hätte man geschickter erzählen können. Also da, wo die Serie mit den eigenen Figuren sehr gut umgeht, ist so dieses, ja, wie soll ich das sagen, so dieses Aufbauen dieser Prüfung oder diese Herangehensweise der Nebencharaktere, glaube ich, zum Teil sehr, sehr ungeschickt gemacht worden. Also wenn dann noch eine Gruppe böser Digimon eingeführt wird, die noch ein Level stärker sind als alles vorherige, und da, wo sie vorher nur das Ultra-Level-Digi gebraucht haben und ein Ultra-Level-Digimon auch gebraucht haben, um das böse Digimon zu töten, sind es dann plötzlich 4 Mega-Level-Digimon und man hat ja so ein bisschen Monster of the Week, gegen das müssen wir dieses Mal kämpfen. So Kukatorimon beispielsweise, so dieser komische Hampelvogel, den sie dann immer in Luft springt mit seinem Schiff, oder auch Lady Devimon, die einfach am Ende noch mal so reingeschmissen wird, so. Ne? Es ist schon so ein bisschen tatsächlich so dieses, was nicht sehr gut gelungen ist bei Digimon. Da ist Kari leider keine Ausnahme. Nee. Dass die komplette Familie von Matt und TK, die einfach irgendwann gezeigt werden, also der Vater einfach mal irgendwann gezeigt, gar nicht großartig eingeführt, die Familie von Joey, dass der einen großen Bruder hat. Das wird halt irgendwie, ja, ich und meine Geschwister. Okay, du hast Geschwister, wissen sie. Aber dass es da eine existente Figur gibt, namens Shu gibt, das wird nicht gezeigt. Man hätte eine Rückblende machen können. Ich habe meine Geschwister, zack, bumm, 3 Sekunden Bild einblenden. Hier sind meine Eltern, hier sind meine Geschwister. Haben sie nicht gemacht, sondern irgendwann steht die Figur im Bild und du musst damit klarkommen. Und der steht halt irgendwann mit dem Roller da und du weißt halt auch nicht so gerade, weil der ist gerade einmal im Bild gewesen. Und ich habe mich ganz, also auch beim Rewatch wieder gefragt, scheiße, wer ist das nochmal? Ja, genau. Also das ist tatsächlich bei den ganzen, wo die Hauptfiguren eine erstaunliche Tiefe haben für eine Kinderserie, haben die Nebenfiguren halt wirklich überhaupt keine oft. Und oder kommen halt so aus dem Nichts und du hast echt Mühe, die in der Kürze der Zeit, in der sie da eingeführt werden, zuzuordnen. Das ist echt schwierig. Und dann auch wie aus dem Nichts die nächste Prophezeiung. Ja. Und dann müssen sie ein Rätsel lösen. Ja, um 666 kommt der Teufel und dann kommt Malo Myotismon, das nächste riesige Digimon, was sie besiegen müssen. Und die Prophezeiung und all diese Hinweise, auch die Sache mit der Firewall, also ein die nennt sich hier Feuerwand in der deutschen Synchro, klar. Aber auch diese Nummer mit der Firewall, was ein Element ist, was ziemlich cool ist, also irgendwas Böses kommt durch die Firewall, steht genau in so einem Roboteranzug und sagt, ja, es ist da. Und denkst so, ja, was? Was soll das? Ja, also das haben sie tatsächlich überhaupt nicht gut hingekriegt. Nee. Wir sind bei Kari gestartet. Ich möchte kurz noch auf Gatomon kommen. Bitte. Was definitiv eins meiner liebsten Digimon ist überhaupt. Ja, Gatomon ist einfach nur badass cool. Ja. Und Gatomon ist natürlich auch schon da, seit die anderen Digimon-Partner da sind. Aber weil Kari ja nicht mit im Sommercamp war und nicht mit den anderen zusammen in die Digi-Welt gefallen ist, war Gatomon lange alleine. Hat gewartet, dass ein Menschenpartner kommt. Kam nicht. Und wurde dann aufgelesen von, hilf mir... Von Myotismon. Von Myotismon, genau. Und von dem auch so ein bisschen schlecht behandelt und aber auch trainiert auf der anderen Seite. Konditioniert. Weshalb Gatomon auch so, obwohl es von der Größe her und von der Darstellung ungefähr auf dem gleichen Level ist wie die ganzen Rookie-Digimon-Partner, ist halt schon auf dem Champion-Level. Genau. Und ist badass. Gatomon ist halt am Anfang ein Schurke. Und es ist ein halt eben Teil von Myotismons Armee. Und man, so klein wie es ist, und man unterschätzt es schnell. Und die Digimon, die Truppe digitieren alle dann aufs Champion-Level. Und Gatomon ist problemlos in der Lage, alle in Schach zu halten. Ja. Man wundert sich halt erst, bis man eben begreift, das dauert auch eine Zeit, trotzdem man das weiß, als zu akzeptieren, dass die Größe mit dem Level erstmal nichts zu tun hat. Und obwohl Gatomon eben so klein ist, ist eben, also der ist, glaube ich, sogar noch kleiner als Agumon. Ja. Also ein kleines Stückchen. Schon auf dem Champion-Level ist. Und das macht Gatomon eben auch noch mal ein bisschen cooler. Und Gatomon hat ist eben auch auf der Suche nach dem achten Digi-Ritter im Western-Viertel, wo sie dann unterwegs sind in Tokio. Und weiß auch nicht immer, was in seiner Vergangenheit passiert ist. Und hat so ein bisschen auch das Problem, dass das Meister Myotismon dienen muss, aber sein Kumpel Wizardmon, der so ein bisschen so eine tragische Figur ist auch, im wahrsten Sinne des Wortes, der weiß das alles und macht immer so Andeutungen. Und Wizardmon, obwohl es einer von den Bösen ist, ist so ein bisschen so ein Mentor für Gatomon. Ja. Und wird auch gar nicht so klar, ob der wirklich ein Schurke ist oder ist auch, also eine sehr sympathische Figur, aber eben auch eine sehr, also in seinem Handeln sehr ambivalent auf jeden Fall. Ich habe Wizardmon immer als jemanden gesehen, der sich Gatomon angeschlossen hat und dann gnadenlos jeden Weg mitgeht, den Gatomon einschlägt. Also auch den zu Myotismon, ohne von Myotismons Zielen oder irgendwas überzeugt zu sein und ohne ernsthaft Myotismon dienen zu wollen, sondern Wizardmon hat sich sehr in den Dienst und die Freundschaft von Gatomon gestellt. Genau. Das ist auch wirklich so das erste Digimon-Paar, das man kennt, die so nur miteinander befreundet sind, ohne dass ein Mensch dazukommt oder ein Menschen-Digimon-Partner. Und Gatomon, also ich glaube, das erste, wo man Gatomon kämpfen sieht, ist halt, als sie versuchen, durch dieses große Tor zu kommen in die Menschenwelt. Und man denkt so, ach, das arme kleine Kätzchen muss jetzt hier gegen von den ganzen Champion-Digimon überrannt und bam, haut den einfach mit der Blitzpfote, wie ihre Attacke heißt. Springt also aber auch wirklich von Digimon zu Digimon und haut eins nach dem anderen weg. Also springt auf die Schnauze von Greymon. Genau. Und einfach klappt einfach weg, der ist nicht mehr da. Und auch Kabuterimon und Garurumon werden von Gatomon ausgenockt. Und das ist auch, also ist halt gerade A, weil es ein schon weiblich gelesenes Digimon ist, B, weil es auch so klein ist, einfach genau deswegen so cool. Ja. Ne? Und auch wegen der tragischen Hintergrundgeschichte, dass es nicht abgeholt worden ist, von Myotismon instrumentalisiert worden ist. Und wirklich so den Kampfeswillen bekommt es dann ja auch erst, als Wizardmon sich dann eben so vor ihn stellt, schützend, und dann eben auch getötet wird von Myotismon, wo Gatomon gesagt wird, bis hierhin und nicht weiter, aus Ultralevel zu Angewomon, also deswegen auch so das Gegengewicht zu TK, mit seinem Angemon zu Angewomon digitiert und dann eben gegen Myotismon kämpft. Und das ist so ein, auch eine der, also der Tod von Wizardmon neben dem ersten Besuch von Tai in der Menschenwelt, so eine der definitiven Folgen dieser Serie. Ja, absolut. Ja. Großartig gemacht. Wizardmon, wie du auch schon gesagt hast, ein tolles Digimon, ein toller Charakter in der Serie. Mir sehr gut gefallen, weil er eben auch nicht so dieses ganz schlimme Plotklavier ist. Das hat man ein paar Mal in dieser Serie, dass ein Plotklavier, also genau mit dem Plotklavier, ne? Ja, genau. Ich sehe ihn manchmal so ein bisschen so in so einer Jazzbar-Formel, wie er am Klavier klimpert und die Geschichte erzählt, ne? So ein bisschen, So ein bisschen wie, wir haben letztens Cabaret im Theater gesehen, ja. So wie der Concierge des Abends, ne? Ja. Der dann so mit Klavierbegleitung und so. Und so ist Genei. Wizardmon ist nicht so. Wizardmon ist eher so unterstützend und stupsend, damit Gatomon sich erinnert. Er könnte es ihm auch einfach erzählen, aber tut's halt nicht, sondern komm mal drauf, denk mal drüber nach, was genau. War da, könntest du nicht das Digimon, dieses Digimon Kindes sein, Digiritter sein. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Ja, und das macht es auch, glaube ich, leichter für Gatomon zu entscheiden, dass es zu Kari gehört und sich gegen Myotismon stellt am Ende und also Wizardmon war auch so ein bisschen immer schützend für die Psyche von Gatomon, ja. Da an vielen Stellen, damit es eben nicht komplett zu Myotismon überläuft oder irgendwas, weil Wizardmon immer so ein bisschen Sachen hinterfragt hat und auch Gatomon dazu gebracht hat, selber nachzudenken. Ja. Also Demidevimon liefert sich ja so ein bisschen im Wettkampf mit Gatomon darum, den achten Digi-Ritter zu finden in der Menschenwelt. Und wobei Demidevimon auch nichts machen kann, also Leute zu schicken, ja. Wohin Gatomon ja wirklich aktiv selber unterwegs ist. Ne? Genau, ja. Und das zeichnet halt Gatomon an der Stelle eben auch schon mal aus und lässt natürlich auch die Zuschauer schon ahnen, dass es mit Gatomon noch eine größere Bewandtnis hat. Und es ist halt einfach schon auch cool, finde ich, dass der neueste Digi-Ritter der Gruppe oder die neueste Digi-Ritterin, sollte man ja sagen, das stärkste Digimon hat erstmal. Also so dieses Gatomon ist halt einfach permanent auf dem Champion-Level. Es kommt ganz selten vor, dass es ganz weit zurück digitiert, aber ja. Dann ist es relativ zügig wieder auf dem Champion-Level, ja. Genau. Und das ist so ein bisschen auch ein Vorteil für Kari, weil sie dann jemanden hat, der sie beschützen kann, einfach sehr stark, auch wenn Tai mal nicht da ist und das nicht macht. Und Gatomon hat auch so eine Verbissenheit. Mhm. Also ist sehr schnell sauer, will ich nicht sagen, aber sehr schnell so, was ist da los? Mhm. Ne? So was ist zu tun? So was läuft hier? Ne? Und will auch rausfinden und stellt sich auch schützend nicht nur vor Kari, sondern auch vor die Gruppe ein Stück weit. Mhm. Und das ist so ein Charakterzug, also wo dann auch so die Augen schmal werden und so der Blick sehr ernst und so, jetzt mach doch mal. Ne? Also erzähl, was ist hier los? Und das fand ich auch in, glaube ich, wieder ein bisschen vor in Digimon Tri so schön, dass das halt beibehalten worden ist. Ja. Dass Gatomon oft der oder diejenige ist, die dann hingeht und sagt so, jetzt irgendwas passt hier gerade nicht. Hier, Nägel mit Köpfen machen. So. Zum Beispiel, genau. Jetzt mal gucken hier so. Und das ist tatsächlich toll. Das ist halt auch so was, was diese Kindlichkeit von Kari auffängt und die Unerfahrenheit als Digi-Ritterin ja. Auch. Was sehr gut ist. Spannend fand ich, dass Kari sehr schnell in die Gruppe hinein integriert wird. Von den anderen. Ich find's ja, ich muss mal einen kleinen Schlenker zurückmachen. Mhm. Die sind ja irgendwann auf der Suche nach diesem achten Kind, also ja. Sowohl Myotismon und seine Digimon, als eben auch die Digi-Ritter selber. Und die kommen irgendwann dahinter, dass im Westendviertel schon mal Digimon gewesen sind. Ja. Und dass jeder, der dieses Ereignis damals beobachtet hat, jetzt ein Digi-Ritter ist. Und die kommen halt auf Gedeih und Verderb nicht auf die Idee, bei Kari zu gucken. Ja. Das ist also, wo du denkst, selbst wenn ich nicht die ganzen optischen Hinweise bekommen hätte, nach dem Motto, Digi weiß unter dem Bett und jetzt hat ihre Katze das Digi weiß noch geklaut und rennt damit irgendwie durch die Walle Mucken. So, wenn ich das alles nicht hätte, selbst ich wäre auf die Idee gekommen, Kari ist es. Also das ist so ein bisschen so... Da lassen sie sich ein bisschen vielleicht ablenken. Ja, da ist das Skript dümmer, als die Charaktere sein sollten. Sagen wir es mal so. Also es ist tatsächlich, es gibt so eine Stelle, wo eben Tai fragt, aber hast du hier so ein Ding und zeigt dir das Digi-Weiß? Also, nee, habe ich noch nicht gesehen, keine Ahnung, kenne ich nicht, habe ich nicht. Und das ist für alle erstmal so das Ding so, ja, auch wenn sie damals dabei war, aber sie ist sicher nicht der erste Digi-Ritter. Und auch, so. Dass sie Koromon sofort erkennt, weil eben Agumon war auch schon mal in der, oder irgendein Agumon, also Agumon sagt selber, ich war es nicht, aber irgendein anderes. Agumon war damals eben schon da, ist glaube ich der allererste Kinofilm, erste Spezialfilm, der das Happening nochmal so ein bisschen aufarbeitet. Und das ist so ein Plotpunkt, wo ich immer gesagt habe, das kann nicht sein. Also wie können die so verbohrt sein durchs Westendviertel? Also keiner von denen wohnt mehr da, die sind alle weggezogen zum Teil. Und eben auch, also das wird halt von der Bevölkerung immer so ein bisschen als Bombenangriff oder terroristischer Angriff abgestempelt, waren aber Digimon und halt eben nur die Kinder konnten auch die Digimon sehen in der Situation. Und war eben schon so der erste Ausbruch der Digi-Welt in die reale Welt. Später erfahren wir dann, also in Tri erfahren wir dann, was da noch so ein bisschen hinter steckt. Also das war tatsächlich ein bisschen was, wo ich fand, da hat sich die Serie sehr gezogen, bis sie rausgefunden haben, dass Kari der achte Digi-Ritter ist. Ja, gezogen ist das richtige Wort, aber ein bisschen Zeit schinden auch. Ne? Ja, das Einzige, was ich dem zugute halten möchte, ist, dass du Gatomon in der Zeit ein bisschen kennengelernt hast. Das ist das Einzige, wofür diese Zeit gut war. Das hätte man aber auch schneller machen können. Absolut. Das hätte nicht in der Ausführlichkeit sein müssen. Du bist schon auf Lady Devimon und Angewoman gekommen. Es gibt noch sehr viel, wollen wir mal ein bisschen über die Schurken reden. Ja, ja, Es ist halt so, bei den Schurken ist es halt immer so, die begegnen denen irgendwann, ah, ich bin der große Böse, ich stecke hinter allem. Mhm. Hat man immer so den Eindruck. Und dann kommt der nächste Schurke, der sagt dann, nein, eigentlich stecke ich dahinter. Mhm. Dann besiegen sie den. Und dann kommt die nächsten Haufen Schurken. Und du stellst fest, nein, eigentlich stehen die dahinter. Mhm. Und es gibt immer noch ein Layer dahinter. Und es wird einfach nicht vorbereitet. Und das ärgert mich immer so ein bisschen. Ja. Du hast halt erst Devimon auf dieser Insel, wo du das Gefühl hast, okay, der ist für alles verantwortlich. Dann besiegen den aber so nach 15 Folgen oder sowas, ist er dann von Angemon besiegt worden. Die reisen weiter und treffen dort eben dann auf Etemon und auf andere böse Digimon, gegen die kämpfen müssen. Dann auf Myotismon schlussendlich und Demi-Devimon, die so die Drahtzieher sind. Und so verläuft das, also nicht nur, leider, nicht nur in Adventure, sondern auch in späteren Serien immer mal wieder, dass du das Gefühl hast. Ich glaube, Digimon Frontier macht witzigerweise ganz witzig, weil die eine feste Riege an Schurken haben. Aber ich glaube, selbst Tamers macht es nicht besonders. Doch, Tamers, nee, wir reden mal nicht über Tamers von Frontier, das gehört woanders hin. Wir bleiben mal bei Digimon Adventure und die Reihe macht es einfach nicht geschickt, die Schurken aufzubauen. Mhm. Es kommt immer noch eine Ebene dahinter. Und so ist es eben bei Myotismon, der hingeht und sagt, ich möchte die Digi-Welt regieren und beide Welten vereinen, beides regieren irgendwie. Mhm. Und das ist ja schon ein Endziel, wo du denkst, okay, der bedroht die ganze Erde und will das alles, die ganze Welt und will das alles für sich vereinnahmen. Und in der Sekunde, wo sie eben in die Digi-Welt zurückkehren, gibt's noch mehr Böse, wo ich denke so, das ist der Punkt, wo es nicht geschickt gemacht worden ist. Und nämlich also auch beim Rewatch gerade zum Ende hin, wo sich's also gerade im Kampf gegen Piedmon hieß es, glaube ich, gegen diesen Clown nur noch zog und weiter und noch eine Folge und noch eine Folge und noch mehr, ja, auspuffen. Und dann sind sie aber dann tatsächlich gegen den auch noch, haben sie auch noch gewonnen. Und dann kommen noch zwei Folgen, die damals in der Originalausstrahlung gar nicht gesendet worden sind, witzigerweise. Okay. Die haben sie damals ausgelassen, was, glaube ich, die komplette Zuschauerschaft, also ich glaube, die ersten beiden Ausstrahlungen sind ohne diese beiden Folgen passiert. Und dann haben sie die irgendwann gesendet, diese zwei Folgen. Und dann wusste man auch, warum, weil es ging dann, also hinter diesen vier Meister der Dunkelheit, waren es fünf? Vier. Gab es halt noch ein böses Digimon. Also noch eins und noch eins und noch eins. Und das war eben dieses Apokalimon, was so ein großer Kubus-Würfel, so ein 20-seitiger Würfel oder was, ist mit so einem Digimon obendrauf geflanscht und so Tentakel und ich bin alles böse und alles zusammengematscht. So, wo ich dachte, ist es Boss Rush oder was? Also die Schurken dieser Serie sind die, also es gibt ein paar wirklich coole Charaktere darunter. Also Puppetmon ist super. Ich mag Etemon, fandest du super anstrengend. Ich fand den mega witzig. Ich liebe Etemon. Das ist so geil. Vielleicht fand ich ihn deshalb so anstrengend, weil er so schlecht singt wie ich. Ja, vermutlich. Du möchtest nicht Percy Flip werden. Nee. Aber Etemon ist mein Lieblingsschurke in der ganzen Serie. Und es ist so, die sind halt kurz mal da, haben so einen abgesteckten Bereich, den sie gerade von der Digi-Welt beherrschen. Dann haben sie das Hindernis aus dem Weg geräumt und es kommt der nächste Schurke. Ja. Und man hat gar nicht so wirklich Zeit, sich an die zu gewöhnen. Nee. Und das ist ein bisschen ärgerlich. So. Ja. Und manche sind halt auch, finde ich, ein bisschen einfallslos von der Figurenzeichnung her. Also Puppetmon mochte ich wahnsinnig gerne und was ich Etemon zugute halten muss, ist, dass er wirklich eine Individualität mitbringt. Eine Persönlichkeit. Während Maschinendramon und wie hieß die Seeschlange? Metallziehdramon, glaube ich. Die sind einfach bloß große, starke Digimon, die jetzt aber nicht irgendwie was Spezielles mitbringen irgendwie. So, das ist einfach so die nächste Digitationsstufe von irgendwas. Und Piedmon, Devimon und Myotismon sind also identisch. Ja. Die sind einfach nur böse, weil sie böse sind. Einer davon wäre okay gewesen, aber ich brauche nicht drei davon. Und die haben auch gar keine Motivation, warum sie die Digi-Welt beherrschen wollen. Die sind einfach böse. Mhm. So, das ist für eine Kinderserie ist das okay. Für mich als Erwachsener jetzt eben als 32-Jähriger, der ich bin, jetzt in dem Rewatch, wir haben uns auch ein bisschen Zeit gelassen damit, war das nicht genug. Also ich sag ganz ehrlich, das war mir einfach zu ein, also die Schurken sind mir da insgesamt zu eindimensional. Ja. Und ich glaube, derjenige, der noch den besten Arc hat, ist Puppetmon, weil der ein bisschen eine Persönlichkeit hat nach dem Motto, eigentlich habe ich gar keine Freunde und ich bin total widerlich und keiner mag mich, aber die haben Angst vor mir, deswegen tun sie so, als wenn sie meine Freunde wären. Das war eigentlich noch der mit der besten Geschichte. So. Ja, und der hat auch die spannendste Fähigkeit eigentlich durch dieses, also er ist halt eine Marionette, sieht selber aus und kann alle wie eine Marionette steuern. Genau. Und das ist einfach eine saugeile Fähigkeit, also die heraussticht. Er hat nicht irgendwie eine große Kanone oder irgendwie einen super Faustschlag oder einen Tritt oder irgendwas, Das habe ich ganz oft, also diese klassischen Kampfkunst-Kicks oder Waffen. Hm. Puppetmon sticht halt auch mit dieser Fähigkeit, andere steuern zu können, ja, heraus, die auch beängstigend ist an vielen Stellen, weil du kannst dich selber nicht mehr kontrollieren. Also die Digimon, der Digi-Ritter gehen ja dann irgendwann auch aufeinander oder auf ihre Digi-Partner los. Genau. Die Digi-Ritter selber werden hin und her verschoben, weil Puppetmon die auch wie auf einem Spielbrett hin und her tauschen kann und sie in der realen Welt, also in der Digi-Welt hin und her versetzt werden. Genau. Das ist was, du wirst derartig von außen kontrolliert durch Puppetmon, dass du am Anfang wirklich nicht weißt, wie wollen die jetzt dagegen vorgehen. Und der Typ ist halt auch ein Psycho. Der ist ein Psycho, der ist gruselig. Es gibt irgendwann Cherrymon, der so ein bisschen so der Berater ist von Puppetmon, das ist so ein großer Baum halt. Mhm. Ein alter Baum mit so einem Gehstock auch. Die Digimon sind richtig cool designt. Also ja, es gibt wenig Digimon, die ich wirklich dumm finde. Und dann sind es aber auch so Digimon, die einfach dann im Pulk auftreten. Ja. Von daher ist das nicht so ganz schlimm. Aber Cherrymon, so ein großer Baum, so ganz weise, so ein bisschen erhaben redet. Und er sagt Puppetmon halt irgendwas, was ihm nicht gefällt. Und er schießt den halt einfach. Ja. Und tötet den mit seinem Hammer. Wer ist gerade, wenn er schießt oder mit dem Hammer tötet? Mit dem Hammer, glaube ich, ja. Oder auch andere Digimon, die passen ihm nicht und er schießt er sie halt einfach. Wo TK dann auch sagt, haben wir eben schon mal angesprochen, die haben eine relativ lange Zeit, die sie miteinander verbringen. TK sagt ja, du kannst doch deine Freunde nicht töten, was ist denn mit dir los? So, genau. Du hast keine Freundin, du bist einfach nur scheiße. Ja. So, und das ist auch so ein bisschen die Tragik von Puppetmon, weil er das auch nicht kennt, was Freunde sind, weil er halt auch nicht weiß, wie das geht, Freundschaft. Wenn er irgendwas haben will von einem Digimon, dann nutzt er halt seine Puppenspielerfähigkeit, um es dazu zu bringen, das zu machen, was es will. Und es gibt halt, was ich ärgerlich finde, um das ein bisschen abzukürzen, was ich ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass eben nicht alle Schurken sowas zu haben. Ein Maschinendramon ist halt wirklich nur ein riesengroßer Metalldinosaurier mit Raketen auf dem Rücken. Der hat halt irgend so ein, hat die Maschinen-Digimon unter sich, die er dann auch losschickt. Es gibt ich finde die Folgen richtig gut, wo die in dieser Stadt sind. Ja. Und dann, wo wirklich Krieg ist und wo die auch beschossen werden und da durchkommen müssen, was so ein bisschen so ein Kriegsszenario auch tatsächlich ist, wo die sich hinterher dann auch die Kanalisation schlagen müssen, um für, ich glaube, Kari Medizin zu bekommen. Ja. Weil die nochmal wieder krank wird. Genau. Maschinendramon aber hinterher als Schurke einfach zu wenig ist, also der wird halt am Ende auch von den Numemon getötet und gar nicht von der Gruppe selber. Sie stützen sich irgendwann auf ihn, opfern sich und dadurch wird er halt so geschwächt, dass Metal Greymon oder ist es War Greymon, ich weiß es gerade gar nicht, dann den finalen Schlag ansetzen kann, um dann eben auch Maschinendramon zu töten. Also auch wie viele andere Digimon sich zum Teil eben auch opfern. Also ein Warmon, ein Pixymon. An der Stelle, glaube ich, auch Andromon. Ein Andromon. Der kommt gegen Maschinendramon zum genau. Alters, glaube ich, genau. Ja. Aber es sind, glaube ich, auch Numemon, die dann hinterher damit reinspringen, um, ich glaube, Mimi zu schützen oder irgendwie sowas. Sie machen es wieder gut oder keine Ahnung. Was war da noch? Ich weiß es nicht mehr. Aber eben auch Warmon, Pixymon und andere Digimon, die sich also wirklich davor schmeißen und dann aber auch für die Kinder Motivation sind, jetzt kriege ich richtig und dann kommt das nächste Level. Genau. Ich glaube, dieser Tod von Warmon sorgt ja auch direkt dafür, dass Tai in der Lage ist, War Greymon. Also, ja. Nee, Metall Greymon noch. Weil War Greymon ist ja die Mega-Digitation, das klappt erst, als Kari und TK ihren Angemon und Angewomon befehlen, diese Lichtpfeile auf die beiden zu schießen in der ersten Staffel. Nee, dann war das anders. Ich meinte was anderes. Dieser Kampf gegen Metall Cidramon, der ist da hinterher. Ja, okay. Und dass das Warmon stirbt, da kann er ja nochmal digitieren. Stimmt, da kam nochmal eine Stufe, stimmt. Genau. Ja. Ja, das Mega-Level kam schon bei Malo Myotismon, genau. Genau. Aber der kann halt nochmal digitieren in der Sekunde, wo Warmon tot ist und es gibt da nochmal so einen Motivator, das Mega-Level überhaupt zu benutzen und dann stark genug zu sein, Metall-Cidramon zu besiegen. Es ist oft, also es muss halt erstmal Opfer geben, bevor oder jemand muss sich opfern, um halt eben da final den Kindern zu ermöglichen, stärker zu werden, eine Motivation zu haben. Das finde ich ein bisschen billig. Also es passiert halt sehr häufig. Ja. Und auch, dass sich vertraute und liebgewonnene Nebencharaktere, eben wie Pixymon oder auch Warmon, der so ein unheimlich netter Typ ist, also so ein großes Wahl-Digimon mit so Maschinenteilen und einem fiesen Auge, der die Kinder erstmal irgendwie aus dem Meer mitnimmt und in sich selber trägt und der zu deren Freund wird, der eben auch einem bösen Digimon zum Opfer fällt und so weiter und so fort. Und auch Leomon. Leomon vor allem, Leomon, ja, genau, vor allem. Den bin ich jetzt auch gekommen, ja. Ogremon auch. Und das sind so alles so Nebencharaktere, ja, schade. Also das ist so ein bisschen auch so, da wo die Stärke der Serie echt die Figuren, die Charaktere mit den Hintergrundgeschichten sind, ist es so in der Progression, wie die Geschichte abläuft, leider ein bisschen dünn. Ja, das ist aber tatsächlich bei Ogrimmon und Leomon sehr, sehr, sagt die Serie das auch total deutlich eigentlich, weil irgendwann die Frage kommt, Ogremann sucht immer den Kampf mit Leomon, um zu beweisen, dass es stärker ist. Und nichts anderes ist Motivation, dafür gegen Leomon zu kämpfen. Und irgendwann gibt es, glaube ich, ein Gespräch mit Mimi so, ja, und was ist, wenn du gewonnen hast? Was ist dann? Ja. Und Ogremann stockt und wie, was ist dann so? Ja. Und denkt überhaupt nicht drüber nach, was danach passiert. Und genauso funktioniert die Serie auch mit den Gegnern leider. Ne? So, du besiegst diesen Gegner, was machen wir jetzt? Ah, wir schaffen noch einen stärkeren Gegner und die müssen wieder stärker werden, um dagegen zu gehen. Da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Ja, ja. Genau. Und das ist eigentlich sehr symptomatisch, dieses Gespräch mit Ogremon über seinen fortwährenden Kampf, Wettstreit mit Leomon für die Serie. Das ist genau das, was passiert. Wir machen den einen Gegner platt, jetzt haben wir aber irgendwie noch nicht die 52 Folgen für eine Jahresstaffel voll. Ah, wir schaffen noch einen stärkeren Gegner, alles klar. Das ist, glaube ich, auch der Nachteil, dass die Serie eben nicht auf einem Manga basiert, wo jemand sich hingesetzt hat und eine Story entwickelt hat, sondern dass man im Grunde genommen frei herumbasteln konnte oder musste vielleicht sogar, um Figuren, die aus dem Videospiel oder aus einem Spielzeug kommen, eine Story entwickelt. Das kriegen spätere Staffeln meiner Meinung nach besser hin. Mhm. Oder versuchen es gar nicht erst, wie bei Digimon Frontier. Naja, egal. Für zu weit führen. Ja, die Zeit ist sehr weit vorangeschritten. Wir werden alle anderen Themen, die wir uns vorgenommen haben, nicht mehr schaffen. Was ich ein bisschen ärgerlich finde. Wir schieben das in dem zweiten Teil nach. Ja. Weil das macht jetzt keinen Sinn mehr, das noch dran zu hängen, dann wird die Folge zu lang und da habt ihr auch nichts davon. Wir machen Teil 2 und handeln dann Adventure 02 und auch Digimon Tree ab. Was wir bisher gesehen haben. Von dem wir jetzt die ersten 5 Episoden gesehen haben. Die ersten 5 Filme, in Anführungszeichen. Genau. Und genau, also da geht's auch erst im Mai weiter. Also final werden wir es nicht besprechen können, weil wir nicht alles gesehen haben. Da geht's dann aber beim nächsten Mal weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir für Adventure so lange brauchen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir das relativ gut abgehandelt haben. Ich finde auch, aber es ist ja tatsächlich, wenn du 16 Charaktere hast, dauert das einfach seine Zeit. Und wir könnten jetzt noch sagen, dass die Serie relativ gut animiert ist. Ja. Die deutsche Synchro ist witzig und toll gemacht. Also die Leute geben sich wirklich richtig Mühe. Die Songs sind ziemlich gut übersetzt auch. Genau, also die Musik, da kommen wir vielleicht in der zweiten Staffel dann, wenn wir da noch ein bisschen mehr Zeit haben, noch auf die Musik zu sprechen und auf den Zeichenstil, der sich in der zweiten Staffel, glaube ich, gar nicht großartig ändert. Ne? Nee, auf jeden Fall ist sie sehr gut gealtert. Genau, wenn man denkt, dass sie jetzt 20 Jahre her ist im Prinzip. 99, ja. Ja, 99, knapp 2000, 20 Jahre. Ja. Die ist verdammt gut gealtert, also da haben sich andere Serien bei Weitem nicht so gut gehalten. Nee. Auch sehr zeitlos, also da, wo die Technik natürlich vorangeschritten ist und die gezeichneten Displays oder sowas natürlich nicht mehr so aussehen, wie sie eigentlich wären. Das funktioniert ganz gut, würde ich sagen. Also es ist echt, wenn ihr es damals mochtet, guckt es euch ruhig nochmal an. Es lohnt sich, es macht Spaß. Nach wie vor, klar, wenn man jetzt ausgefeilte Bösewichte haben will, dann ist es nicht die ideale Serie. Aber ansonsten ist es wirklich toll, immer noch schön zu sehen und ist jetzt, wie gesagt, also wenn man erzählt, also die Story ist jetzt nicht mehr so anspruchsvoll. Und es ist halt auch sehr viel Kampf. Mhm. Ich glaube, das ist so die Herangehensweise der Serie. Es fällt halt genau in dieses gleiche Muster wie Pokémon, auch wie Dragon Ball später. Da werden halt die Probleme nicht im Gespräch gelöst, sondern eben im Kampf. Es ist eine, in Anführungszeichen, Jungs-Serie. Ja. Wobei ich schon sehe, dass es da Ansatzpunkte gibt, warum die Serie auch Mädchen anspricht. Aber die ist eben mit allem, was sie darstellt, an Jungs gerichtet, das zumindest. Ne? Also ja. Jungs-Serie zu sagen, heißt immer nur, Mädchen dürfen es nicht gucken, was ja Quatsch ist. Aber die ist eindeutig an Jungs gerichtet. Auch mit der Art, ne, dass es immer cooler wird und immer lauter, auch immer böser, immer brutaler. Dass die Digimon noch immer krasser aussehen. Also sie fangen ja von so kleinen pinken oder einfarbigen Blobs fangen die an, zu irgendwelchen detaillierten Supermonstern zu werden. Und auch dadurch, dass die Kämpfe die zunehmend stärkeren Gegner durch immer stärker aufgebaute Kraft letztendlich und nicht durch irgendwie zugewonnene Klugheit, Erfahrung, Taktik oder ähnliches besiegt werden. Also, das ist natürlich eine Kampferfahrung, die dazu führt, dass die Digimon digitieren, aber es wird nicht gezeigt, sondern es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie einen neuen Move gelernt haben, eine neue Kampftechnik oder sowas, was sich da mal geduckt haben, sondern da wird eine neue Klappe geöffnet, neue Kraft kommt raus, neue Raketen irgendwie oder sowas. Ne? Ja. Und das war vielleicht auch ein Aspekt, den wir in der zweiten Staffel nochmal, in der zweiten Sendung nochmal aufgreifen werden. Wo es vielleicht noch schlechter gemacht worden ist, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das soll es gewesen sein für heute. Auf Wieder Nerd. Tschüss.